da. Sagen Sie mir Ihren Namen und ich sage Ihnen meinen. Lassen wir das lieber, ja? Was ist das für ein Geräusch? Popcorn. Sie machen Popcorn? Aha. Ich esse Popcorn nur im Kino. Ich sehe mir auch gleich ein Video an. Ja? Was denn? Ach, so ein Film aus der Horrorecke. Stehen Sie auf Horrorfilme? Aha. Was ist Ihr Lieblingshorrorfilm? Oh, weiß nicht. Sie müssen doch einen haben. Welcher fällt Ihnen ein? Halloween. Ah. Mit dem Kerl in der weißen Maske, der schleicht rum und überfällt Babysitter. Ja. Und Ihre? Raten Sie mal. Nightmare on Elm Street? Wo der Typ Messer statt Finger an den Händen hat? Genau, Freddy Krueger. Richtig, ja. Der war gut. Echter Horror. Der erste Teil ja, aber der zweite war Mist. Mein Lieblingshorrorfilm ist, glaube ich... hatten wir ja eigentlich schon mal. Wir haben eigentlich schon mal drüber geredet. Das ist jetzt eine ganz schwierige Sache. Theoretisch müsste ich das aufgreifen. Ich sage Dawn of the Dead. Der Original Dawn of the Dead. Paki, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Mein Lieblingshorrorfilm ist der erste Halloween. Sehr, sehr gute Wahl. Ja, ausgezeichnet. Hast du das jetzt vielleicht unserem Gast vorweggenommen? Patrick, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ja, ich bin die ganze Zeit überlegen, aber ich würde auch tatsächlich sagen Halloween, der Originale. Du hast einen guten Geschmack, Patrick. Ist mein Lieblingshorrorfilm. 2-1, ich habe verloren, ich gehe jetzt nach Hause. Obwohl man ja sagen muss, dein Lieblingshorrorfilm ist ja ein bisschen, was ist denn deine Lieblingsband? Ja, ja. Das ist immer schwierig zu sagen, weil es einfach ganz viele gute Horrorfilme gibt. Was ist denn dein Lieblingsvideospiel? Das ja, ist auch so. Selbst was ist dein Lieblingshorrorspiel, kann ich ja nicht beantworten. Aber da schweifen wir schon wieder komplett von ab. Herzlich willkommen bei Pixel und Plastik. Ich bin überglücklich, dass wir drei hier zusammensitzen. Erstens, Paki, haben wir es mal wieder geschafft, uns zusammenzuraufen und ja, einfach zu treffen, immer wieder zu podcasten. Das finde ich fantastisch. Unser dritter Mann im Bunde, der Herr Jeschke, der ist heute nicht dabei, weil der nicht unbedingt der Film Nerd ist unter uns dreien. Dafür haben wir aber quasi zum Jubiläum den Patrick dabei. Hallo Patrick. Hallo. Ist das echt schon ist ein Jahr? Ne? Ja, ja, klar. Letztes Jahr warst du ja auch in der Halloween-Folge dabei. Nee, in der Halloween-Folge war ich nicht dabei. Ich war bei der Lost Boy-Folge dabei. Aber ach, stimmt. Bei der Halloween-Folge hatte ich mich, glaube ich, gemeldet und hatte gesagt, boah, wenn ihr nochmal eine Halloween-Folge macht, dann wäre ich gern dabei. Ja. Weil ich so ein bisschen Halloween-Fan bin. Also ich sag mal so, würde ich in Amerika sitzen, leben, fände ich Halloween, glaube ich, extrem geil. Ob man es jetzt wirklich hier so braucht, bin ich mir nicht so sicher. Ich finde es natürlich geiler als Karneval. Ich fände es auch geil, wenn Halloween in Deutschland so groß wäre wie Karneval in Deutschland. Ja. Aber ob man es jetzt trotzdem hier so irgendwie braucht, weiß ich nicht. So als nächstes wird dann auch halt so Thanksgiving irgendwie gefeiert. Und das ja, genau. Irgendwann wird es halt lächerlich. Ja, irgendwie aber, schon. Aber dann da sind wir auch wieder bei einem Thema, da kann ich mich auch drüber auslassen, weil wir Deutschen einfach überhaupt gar keine Traditionen mehr haben. Jedenfalls keine ernstzunehmenden Traditionen. Die wir haben, sind einfach nur lächerlich. So irgendwie ja, Schützenfest, Oktoberfest, also eine totale Bullshit-Kacke. Sorry, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ich da irgendjemandem jetzt irgendwie von Karren pisse, mache ich. Ist so, finde ich scheiße. Keine Ahnung. Also Halloween wäre auch meins. Ich mag die Zeit um Halloween ganz gerne, weil dann einfach man ja, schön Gruselfilme gucken kann. Gruselfilm ist cool. Genau. Ich finde, das ist auch irgendwie, ich bin ein großer Herbstfan. Ich liebe den Oktober. Und das gehört irgendwie für mich dazu. Also ich gucke auch wirklich Halloween, einen Film Halloween. Und auch wenn es eine 80er und 90er Podcast ist, den Film Trick or Treat. Ein sehr geiler Halloween-Film. Den kenne ich auch. Empfehlen. Dennis und ich, wir kennen nur Filme aus den 80ern und 90ern. Ja. Ich gucke mir nichts anderes an. Wir lesen auch nur alte Zeitungen aus der Zeit, alte Tageszeitungen. Das ist immer sehr verwirrend. Dann liest man das. Ja. Und dann, Moment. Dann will man darüber sprechen. Ist das letztes Jahr schon passiert? Ja. Was ist mit der Mauer passiert? Hast du das schon gehört? Nee, bei der Ausgabe bin ich noch nicht. Die kommt erst in 2 Jahren. Richtig. Aber also so ein bisschen ist das bei meinem Musikgeschmack, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche mal wieder was Neues irgendwie für mich zu entdecken und im Endeffekt lande ich dann doch wieder bei den Sachen aus den 80ern. Ja. 90ern. Ich bin gerade auf einem übelsten Metallica-Trip wieder. Echt? Ja, ich war früher riesen Metallica-Fan. Ich finde das ist jetzt so meine persönliche Meinung, die haben sich in den letzten Jahren selbst so ein bisschen dekonstruiert. Ja. Und sind irgendwie zu so einer Persiflage ihrer selbst geworden. Aber man muss nicht drüber sprechen, dass die Alben aus den 80ern einfach legendär sind. Klar. Legendär sind. Absolut. Da kann man jetzt auch über das Drumming von Lars Ulrich diskutieren. Es ist einfach eine geile Zeit. Und ja. Ich habe das irgendwie einmal im Jahr, dass ich dann wieder die alten Metallica-Platten höre und das total abfeier. Ich hab jetzt nämlich auch vor ein paar Tagen im Kino S&M 2 geguckt mit diesem Symphonieorchester. Ich hätte jetzt keinen zweiten Teil gebraucht, aber dadurch war dann so, ich könnte mal wieder die alten Metallica-Sachen hören. Das ist auch so eine Sache irgendwie bei Bands, ne, die es schon so lange gibt. Dann bringen die irgendwie was Neues raus und man geht die live gucken und der Effekt ist so, ich könnte noch mal die alten Sachen hören. Ja, das ist tatsächlich mir jetzt gerade eben passiert, weil ich die neue Platte von Opeth bekommen habe. Ja. Und die letzte Platte schon gar nicht mehr gehört hatte, weil ich die beiden davor schon seltsam fand. Und jetzt habe ich die neue bekommen, fand die gut, habe mich mit der Platte davor auseinandergesetzt, weil ich die nie gehört habe, fand die plötzlich auch super gut und habe gedacht, was hast du eigentlich gemacht in deiner Zeit in den letzten Jahren? Warum hast du aufgehört, Opeth zu hören? Ich war früher Riesenfan. Ja. Und habe deswegen auch jetzt mal wieder die alten Sachen ausgekramt und bin immer noch verliebt in die Band. Oder wieder frisch verliebt in die Band. Ich bin gerade dabei, den Marilyn Manson Katalog so ein bisschen nachzuholen. Habe ich auch irgendwann mal gemacht und bemerkt, ja, brauche ich nicht. Ja, also ich war bis zur Hollywood halt absoluter Manson-Fanatiker. Und danach habe ich es irgendwie so ein bisschen aus den Augen fallen, das versuche ich gerade so ein bisschen nachzuholen. Aber Papi, was sagst du denn zu Marilyn Manson, zu Metallica und zu Opeth? Also ganz, ganz besonders interessiert mich dein Meinung. Ich sitze jetzt hier und gucke jetzt hier gerade so hin und her und denke die ganze Zeit, wer ist nicht heute? Wollten wir nicht über einen Film sprechen? Ja, genau. Und wollen wir nicht ab jetzt strukturierter sein? Ja. Ich sag jetzt einfach mal, Marilyn Manson schlägt ja eine schöne Brücke zu unserem nächsten Film. So ein bisschen Horror und so vielleicht. Ja, und der war halt in den 90ern auch eigentlich schwer angesagt. Genau, und ich höre auch gerne Musik. Ich mag Marilyn Manson ganz gerne, ich mag Metallica ganz gerne. Ja, dann ist ja alles so gut. Ne? Dann sind wir hier drei Happy Camper. Richtig. Ja. Ne? Warum sitzen wir hier zusammen, warum reden wir über Heavy Metal Musik? Keine Ahnung. Eigentlich wollten wir über Scream reden. Wir haben uns heute zu einer Pixel und Plastik Folge zusammengefunden und hatten die Idee, beziehungsweise der Patrick hat uns angesprochen und gesagt, hör mal, sollen wir dieses Jahr nicht noch eine Halloween-Folge gemeinsam machen? Und dann haben wir damit angefangen, darüber nachzudenken und der Patrick sagte auch direkt, ja, hör mal, Scream, wäre doch geil. Und dann haben wir gesagt, machen wir. Genau, wo wir ja gerade die Brücke auch nochmal schlagen können, wo du sagtest, wenn man Musik hört, dann landet man immer bei den alten Sachen, das ist bei Filmen ja ähnlich. Also ich meine, wir sind jetzt 80er, 90er Podcast, aber wenn wir bei Horror, mir sogar noch mehr, wenn man jetzt, bei Filmen. Ja, wenn man jetzt über Horrorfilme spricht, dann landet man immer bei den Klassikern. Ich, ne? Moderne Filme oft nicht so gut, nein, wie Klassiker. Nein, irgendwie. Deswegen sind wir jetzt bei Scream. Der, von wann ist der? Von 1996. 1996. Relativ. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Sehr schön. Relativ spät für unseren Podcast eigentlich, muss man sagen. Ne? Ja, theoretisch, weil wir halt sehr viel 80er bisher bedient haben. Ja, sehr 80er. Aber wir sagen ja von uns selber, wir sind ein 80er, 90er Podcast und der ist halt mitten in den 90ern. Und ich habe den Film geguckt mit meiner Frau zusammen zur Vorbereitung, ne? Mhm. Und da habe ich noch gesagt, boah, es gibt kaum eigentlich was noch mehr 90er ist als doch, das. Doch, die Sache, die ich mir letztens gekauft habe, und zwar original eingepacktes Tamagotchi. Also das ist auch das sehr, sehr 90er, ne? 90er, stimmt. Ja. Und wisst ihr, was auch richtig 90er ist? Eigentlich noch mehr als Scream. Parker Lewis. Parker Lewis, der Coole von, boah, der Schule. Ey, so 90er. Ja. Und mit Hawaii-Hemden und allem. Und ich habe mein letztes ein T-Shirt gekauft von Homeboy. Oh. In Frieder. Bei TK Maxx, ohne Scheiß. Geil. Homeboy, war das nicht sowas wie Dickies? So eine Skatermarke. Ja, so ein Skater-Schrägstrich, aber auch ein bisschen Raver. Ich hatte super viele Dickies-Hosen. Homeboy. Ja, Dickies war cool. Machen ist ja bei Scream auch so ein Ding, ne? Stimmt. Also die Mode so, ne? Baggy Pants, große Pullis, Dickies fand ich immer geil. Ich hatte die schwarzen Dickie-Hosen. Mit immer. Der Bügelfalte, ne? Fand ich super. Mega. Ich hatte auch eine in Blau. Trotzdem Skater so irgendwie. In Blau hatte ich, glaube ich, auch eine. Und dann hatte ich auch mal so ein Kettenportemonnaie dazu. Ja, natürlich, ja. Das hatten wir alle. Ich hatte zu der Zeit eigentlich überhaupt gar keine Verwendung für ein Portemonnaie, ehrlich gesagt. Hatte nie Geld, aber das ist auch heute noch so. Es gab auch Leute, die haben sich einfach nur von der vorderen Gürtelschlaufe an die hintere Gürtelschlaufe Ketten dran gemacht, ohne Portemonnaie. Ich glaube, das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau. Mit zwei Karabinern dann so total Pfanne. Aber ist halt im Endeffekt auch nur ein Mode-Accessoire gewesen. Und so eine geile, so eine Plastik, so ein Plastikbeutel für den Sportunterricht von Coast. Ja. Kennt da noch einer? Gut, Scream. Mein Gott, Scream. Was ein Film. Ja, richtig. Also ich habe wirklich gedacht, als du das vorgeschlagen hast, Patrick, ja, Scream, okay. Und dann habe ich dann nochmal drüber nachgedacht. Und das, was dieser Film eigentlich gemacht hat, nämlich eine totale Slasher-Welle ausgelöst und so den Horrorfilm auch wieder in diese Teenie-Schmonzette irgendwie so einzubügeln und nochmal so richtig so ein Revival irgendwie dem ganzen Genre zu gönnen, weil Horrorfilme waren so bis Mitte der 90er eigentlich jetzt nicht so die großen Blockbuster im Kino, aber nach Scream kamen sie alle und die kamen alle ins Kino, die waren alle erfolgreich und dann alle auch irgendwie mit Fortsetzungen ohne Ende. Da möchte ich gerne später ein bisschen drüber reden. Mhm. Jetzt würde ich gerne erstmal über Wes Craven reden, so ein kleines bisschen kurz und dann halt einfach über den Film und später dann über diese Slasher-Welle, weil ich es interessant finde, dass die nach Scream einfach so krass rausgekommen ist. Ich kann vielleicht an der Stelle auch noch sagen, dass ich das Thema am Anfang ziemlich doof fand, weil ich Scream ganz schlecht in Erinnerung hatte. Und ich glaube, ich habe das stellenweise verwechselt mit dieser Parodie, mit diesem Scary Movie. Und ich dachte immer, das wäre so sehr cheesy. Der ist ja auch stellenweise noch sehr cheesy und klar. So. Aber ich habe ihn heute noch geguckt, heute Morgen. Scary Movie. Scream zum Frühstück habe ich geguckt. So. Und war sehr beeindruckt, weil es ein sehr guter Horrorfilm. Der ist wirklich spannend. Ist wirklich spannend, gut gemacht. Ich hatte den viel schlechter in Erinnerung und ich weiß nicht warum. So. Ich hatte den, glaube ich, auch. Ich hatte den ganz gut in Erinnerung, aber ich habe befürchtet, dass er kitschig, auf eine kitschige Art und Weise, auf eine kitschige 90er Art und Weise gealtert ist. Mhm. Und das ist er gar nicht. Nee, ich finde, das ist sogar. Der ist irgendwie cool geblieben, der Film. Der ist sehr cool geblieben. Der ist sehr cool geblieben, der ist nicht, da sind keine Szenen bei, wo man irgendwie denkt, oh Gott, ja, wie kann ich sowas mal cool finden? Und wie ich auf das Thema Scream für die Halloween-Folge kam, war eigentlich nur, weil ich mir gedacht habe, das ist, glaube ich, ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass der gerade in Amerika auf super vielen Halloween-Feiern geguckt wird. Ich glaube, da treffen sich ja auch viele Teenager einfach, um Horrorfilme zu gucken, oder ich habe da eine sehr altmodische Vorstellung von. aber ich glaube, das ist so ein Film, ich meine, es gibt ja auch diese Szene, wo sie sich auf einer Hausparty Horrorfilme angucken und irgendwie so stelle ich mir eine chillige Halloween-Party in Amerika vor. So stellst du dir das vor? Ja, irgendwie schon. Ich stelle mir Halloween-Partys immer vor wie aus den Sonderfolgen von Roseanne mit so übelsten Kostümen und sowas. Aber gut. Das ist ja ganz lustig, weil ich meine, wir sprechen nicht über den zweiten Teil, aber im zweiten Teil von Scream hat die Schwester von Roseanne mitgespielt. Ja, die Jackie. Jackie, genau. Ja, cool. Also Laurie Metcalf, ja, richtig, genau. Die hat zweiten Teil mitgespielt. Ach, witzig, die mag ich ganz gerne als Schauspielerin eigentlich. Ich auch. Die spielt ja auch die Mutter von Sheldon in der Big Bang Theory. Ja, stimmt. Und stimmt. Die Großmutter ist die Janine aus Ghostbusters. Ehrlich? Mhm. Die Großmutter von Young Sheldon ist die Janine aus Ghostbusters. Das ist ja witzig. Ja, sie ist sehr alt geworden. Aber du hattest gerade mal angedeutet, Wes Craven. Ja, sag Scream mal, Dennis, ist wer ist denn Wes Craven? Scream ist von Wes Craven. Wie soll ich den Satz jetzt zu Ende führen? Directed worden. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Der hat Regie geführt, aber da kann man ja gar nicht regiert. Da gibt es doch gar kein Verb für, oder? Ich habe keine Ahnung. Der hat einfach regiert. Ja, so. Regie geführt. Der hat bei dem Film Regie geführt. Ja, genau. Was ist das Verb von Regie führen? Regieren? Regieren. Ich glaube, das gibt's nicht, ne? Regiert. Regier. Am Regieren dran sein. Das ist jetzt alles für Markus. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist auch vollkommen egal. Wes Craven hat auf jeden Fall Regie geführt. Und Wes Craven war bis dato natürlich am allerbekanntesten für Nightmare on Elm Street. Ja. Und den ersten The Hills Have Eyes. Genau, richtig. Das Original The Hills Have Eyes von 1977. Muss man auch sich erstmal überlegen. Schon ganz, ganz alte irgendwie Horrorfilme gemacht. Und The Last House hat er ja auch gemacht. Und den sensationell schlechten Vampires in Brooklyn mit Eddie Murphy. Oh, echt? Oh, ja, ja, ich erinnere mich. Der ist ein Film, den könnt ihr mal alle auf eure Not-to-Watch-Liste. Und zwar ganz oben. Kurz bevor er Scream gemacht hat. Ich glaube, Vampire in Brooklyn war irgendwas. Der ist echt nicht gut. Nee, ich glaube, der war nass. Ey, schon allein diese Prämisse, weißt du, ich meine, Wes Craven ist ja auch nur so ein Typ, so, der hat ja wahrscheinlich dann noch nicht mit brutal viel Kohle den Film einfach produziert. Der musste ja auch zu irgendeinem Produzententeam gehen und sagen, hör mal, ich habe hier eine Idee. Ein Vampirfilm in Brooklyn, aber mit Eddie Murphy. Wollte ich gerade sagen. Da muss irgendjemand ja auch gesagt haben, geil, bezahle ich. Ja, das stimmt. Also, gibt es irgendeinen, der weniger da reinpasst als Eddie Murphy? Ehrlich, der ist doch kein, alles, aber doch kein Vampircharakter. Ich finde, Eddie Murphy ist auch, ich habe jetzt aktuelle Filme nicht mit ihm gesehen, aber ist jetzt auch keiner, der für mich so in die Riga der extrem talentiertesten Schauspieler doch gehört. Ja. Für mich halt ein extrem guter Comedian. Comedian, keine Frage, aber ich habe den jetzt nicht so als Charakterdarsteller im Kopf. Nee, also ich liebe ihn halt dafür, weil er gespielt hat, richtig. Diesen etwas durchgedrehten Cop irgendwie. Beverly Hills Cop, fand ich gut. Dann, ich fand den sehr gut in Der Prinz aus Zamunda. Da fand ich den sehr gut. Ja, nur 48 Stunden. Nur 48 Stunden ist sensationell. Aber als Vampir... Nee. Wir haben jetzt nie so die Suche nach dem goldenen genau Kind ist, glaube ich, auch noch ganz cool. Das ist genau wie Leslie Nielsen, da kannst du auch kein Vampir tot, aber glücklich, ne? Boah, fürchterlich. Aber das ist ganz witzig. Einer der schlimmsten Mel Brooks-Filme. Eigentlich gibt es für Vampirfilme nur eine Besetzung und das ist Christopher Lee. So. Ja, so. Als Dracula, ja. Obwohl ich wirklich sagen Gary muss, dass ich Interview mit einem Vampir extrem gut finde. Ja, es geht so. Ich finde ihn wirklich, wirklich mit. Gut. Definitiv. Es ist halt klassischer Vampirfilm und man kann über Tom Cruise sagen, was man will. Ich sehe ihn halt nur als Schauspieler, mich interessiert halt ein Scheißdreck, wie der privat drauf ist. Wahnsinnig guter Schauspieler in dem Film, wirklich. Aber da scheiden sich natürlich die Geschmäcker. Ja, ich bin ja so, was so die Vampirfilme angeht, wirklich Fan dieser alten Hammer-Production-Geschichten. Diese sehr billig produzierten Vampirfilme, die mag ich sehr gerne. Ja, gut. Hammer-Production, ist das Bela Lugosi und so? Nee, das ist Christopher Lee. Ach so, ja. Genau, Bela Lugosi ist ja noch mal vorher. Noch viel älter, ne? Ja, und so. Ja. Das ist halt noch Boris Karloff und Boris so Karloff, diese ganzen Geschichten. Boris Karloff war ja Frankenstein. Die mag ich sehr gerne. Gut. Nochmal zurück zu Wes Craven. Nightmare on Elm Street und Hills Have Eyes. Swamp Thing hat er noch gemacht. Mhm. Ja, das ist nach Nightmare on Elm Street hat er eigentlich keinen wirklichen Erfolg mehr gehabt. Danach halt nicht mehr. Der war 84. Da hat sich zwar ein riesiger Kult entwickelt. Um ihn entwickelt, aber so wirklich was gerissen hat er mit Kinoproduktion nicht mehr gemacht. Der hat auch nicht alle anderen Nightmare on Elm Street Filme gemacht, ne? Nein, der hat, ich glaube, der hat wirklich nur noch Teil 1 selbstverständlich. Und den einzigen Nightmare on Elm Street Film, wo er Regie geführt hat, war, glaube ich, Nightmare on Elm Street 7, Freddy's New Nightmare. Mhm. Wo die Prämisse war, dass auf einmal alles Realität wird. Also, dass Nightmare on Elm Street halt ein Film war und dass dieser Film halt Realität wird. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich meine, er hat den dritten, der dritte ist doch tatsächlich mein Lieblingsteil von allen Nightmare on Elm Street Filmen, produziert. Mhm. Das ist der in der psychiatrischen Klinik spielt. Mhm. Übrigens, Fun Fact, im dritten Teil hat die Stimme von Freddy Krüger synchronisiert. Echt? Und es ist verdammt gut. Es ist wirklich verdammt gut. Krass. Ich meine, die Stimme von Alf hat ja auch unter anderem Nick Nolte in nur 48 Stunden synchronisiert. Ja, habe ich auch schon mal gelesen. Und der war halt nicht immer nur Alf. Ja. Mhm. Und das hat erschreckend gut funktioniert in Nightmare on Elm Street 3. Das ist wirklich mein Lieblingsteil von allen Nightmare on Elm Street. Wo wir gerade bei Nightmare on Elm Street sind, den Cameo-Auftritt habt ihr gesehen, ne? Ja, der Hausmeister hat den Freddy Krüger. Ja, ja. Und weißt du, was der Hausmeister Wes Craven ist? Der Hausmeister ist Wes Craven. Ach, echt? Im Freddy Krüger-Outfit. Ja. Ah, erster Fun Fact des Films. Richtig. Und in meinen Augen besser als jeder Cameo-Auftritt von Stan Lee ever. Weil, ich sag mal, in dem Outfit Wes Craven da den Flur zu putzen, fand ich schon ziemlich gut. Das ist eigentlich ganz witzig, das stimmt. Also mir ist auch aufgefallen, so, der Hausmeister sieht aus wie Freddy Krüger. Ja, das ist Wes Craven, ja. Oh, okay, das ist auf jeden Fall witzig. Das, was ich gelesen habe, ist, dass Wes Craven anfangs gar nicht die Regie übernehmen wollte bei Scream. Mhm. Wer war denn nochmal der Drehbuchautor? Der Drehbuchautor war, habe ich mir doch auf, Kevin Williamson. Kevin Williamson, genau. Und der ist halt an Wes Craven rangetreten und Wes Craven hatte da nicht wirklich Lust drauf, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er wollte nicht wieder einfach nur wieder in diesem Horror-Genre gefangen sein. Hat dann aber Interesse bekundet, als die Produzenten bekannt gaben, dass Drew Barrymore die Hauptrolle spielen wird, weil während der Pre-Production war Drew Barrymore noch für die Hauptrolle vorgesehen. Ah, statt Neve Campbell. Genau, aber... Und das hatte ich heute noch gedacht, als ich den dann das erste Mal wieder seit langer Zeit gesehen habe, da habe ich gedacht, oh, Drew Barrymore ist ja bei mir so ein Ding. Ne? Ich bin ein bisschen Crush, ne? Ich bin ja ein bisschen verliebt in Drew Barrymore. So. Und dann habe ich gedacht, oh, spielt die Hauptrolle? Das wäre ja gut, aber das war ja dann nach 10 Minuten, hatte sich das ja erledigt. Leider. Das war tatsächlich ihre Idee. Sie sagte wohl, hört mal, es wäre doch viel cooler, wenn nach 10 Minuten rauskommt, dass ich gar nicht so eine große Rolle in diesem Film spiele und das Publikum so richtig stoked ist. Ja, war ich auch. Und ja. das war dann, als Wes Craven hörte, Drew Barrymore möchte jetzt doch nicht mehr die Hauptrolle spielen, war für ihn so, okay, I'm out. Echt? Ich mach nicht mit bei dem Film. Als er aber dann von diesem Twist gehört hat, diesem Kopf hatte, sagte er, okay, ich bin wieder dabei, das finde ich richtig gut. Aha. Und so kam das dann halt alles zustande, glaube ich, bei dem Film. Cool. Ich war noch ein bisschen ich habe den das erste Mal gesehen, als ich 9 war. Der lief auf Premiere. Wisst ihr noch, Premiere war früher ja einfach ein Sender im Kabelfernsehen, der war verschlüsselt. So verschlüsselt, genau. Und da habe ich ihn als 8-Jähriger im Grunde genommen gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn mir angehört. Und ich war natürlich noch zu jung, um diesen Twist irgendwie zu verstehen. Dann habe ich immer noch mit irgendwelchen so billigen Sexfilmen gemacht bei Premiere. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Sexfilm geguckt. Nee, nein. Muss man machen. Gib ein paar gute. Ja, aber sag mal ein. Du hast mir doch vorhin ein paar gute empfohlen. Hat nicht schon mal jemand die Idee gehabt, eine Internetseite zu gründen, wo man Leute Sexfilme sich einfach kann? Sexfilme umsonst angucken? Gibt es sowas? Wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Könnte man vielleicht mal machen. Könnte Ob man damit Geld verdienen kann? Könnte es vielleicht mit Werbung nennen. Vielleicht? Hier kann man sich Sexfilme umsonst angucken. De. Ich hätte jetzt, damit man sich das besser merken kann, einfach sex.de genommen. Sex.de. Wollen wir das Sex echt mal googeln? Ich fall vom Glauben ab, wenn die Domain frei ist. Boah, ja, ehrlich. Ich mach das. mach das mal. Rede ein bisschen über Sex. Wes Craven. Ja, witzig. Wusste ich gar nicht, dass er irgendwie erst nicht wollte und dann doch. Und, ja, der wollte erst nicht, wirklich. Ja. Im Endeffekt, also ich fand es halt dann interessant, als ich mir das Ganze dann ein bisschen mehr angeguckt habe. Kevin Williamson, Drehbuch geschrieben, okay. Wes Craven hat ja dann trotzdem auch bei allen anderen Screenteilen Regie geführt. Also, korrekt. Gibt es sex.de? Ja. Selbstverständlich. Okay, ja, gut, dann ist ja gut. Aber die sind gut hier bei sex.de. Die gehen auch mit der Zeit. Jetzt ist man hier zum Beispiel auf der Alm. Wir haben Oktober, da wird es wahrscheinlich um das Oktoberfest gehen. Ach, das ist aber schön. Ich mag ja alles, was so saisonal ist. Richtig, ja. Saisonal und schöne regional. Landschaft saisonal und regional. Schön. Bio. Okay, ist relativ bio, glaube genau. ich. Ne? Diese, okay. Gurken ohne Verpackung. So. Gibt es jetzt bei Aldi. Entschuldigung, damit machen wir jetzt Werbung. Gut, gut. Ja, das ist gut. ja, dann können wir eigentlich auch weitergehen gleich und an den Film einfach mal rangehen, denn das Einzige, was vielleicht noch interessant ist, Wes Craven, 1939 geboren. Ja. Echt ja, schon ein alter Motherfucker gewesen. Leben. Ja, leider 2015 gestorben an einem Hirntumor. Ja. Und auch, glaube ich, ganz, ganz streng gläubig aufgewachsen. Ja. Die Eltern Baptisten irgendwie, wenn man dann so überlegt hat, er nachher so Filme gemacht hat. Ne, aber also, ist ja auch irgendwie logisch. Ich ja, meine, klar. Irgendwie ist das. Treibt dich doch eigentlich so ein Ausbruchsversuch. So. Ich glaube, wenn du ein kreativer Mensch bist und so aufwächst, kann das irgendwie nur das absolute Gegenteil. Mhm. Genau, ja, ganz genau. Glaube ich auch. Oder du bist genauso. Oder du wirst halt ganz genauso, aber ich hab sonst eher immer nur so vom Gegenteil gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hatte übrigens 2 Kinder von seiner ersten Ehefrau und danach noch 2-mal geheiratet. Du sagst hatte, denn er ist verstorben wann? 2015. Doch, ist noch relativ jung. Ja, ja. Richtig. Naja, also ich habe tatsächlich jetzt im Nachhinein bemerkt, ich habe so gut wie nichts von Wes Craven gesehen, außer Scream. Und müsste mir jetzt mal die anderen Sachen angucken, weil ich Scream eigentlich ganz schön cool fand. Sehr gut. Ich habe jetzt noch mal... die späteren Teile. Das wäre jetzt also nur, die Frage gewesen. Jetzt wer hat Ahnung? Du hast Ahnung. Ist außer Scream 1 alles vernachlässigbar, was danach kam? Ich fand den zweiten ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe mir den noch mal vor ein paar Jahren angeguckt, weil es den irgendwie auf Blu-ray zu kaufen gab. Und ich fand ihn ziemlich gut. den dritten Teil fand ich wirklich gar nicht mehr gut und den vierten habe ich mir nicht gegeben, aber ich finde Scream 2 meiner Meinung nach ganz würdige Fortsetzung, kommt halt nicht an die Atmosphäre vom ersten Teil ran, aber ist jetzt kein komplettes Desaster, finde ich. Okay. Aber ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. Es ist nicht so, dass man sagt nach dem Film, jetzt ist die Geschichte für mich zu Ende erzählt. Man hätte auch den ersten Teil einfach so stehen lassen können. Ja. Aber der Film war, glaube ich, der erfolgreichste, ich glaube, einer der erfolgreichsten Filme 1996. Ja. Die hätten halt auch noch 30 Teile gemacht, wenn die alle so eingeschlagen wären. Ja, dann will man die Cash-Cow ein bisschen melken. So, ne? Also weltweites Billboard war 170 Millionen Einnahmen. Ja. Und der Film hat 14 Millionen gekostet. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass Wes Craven die Fortsetzung gedreht hat, weil er nicht wollte, dass dasselbe passiert wie mit seinem Nightmare-Film, dass auf einmal andere Regisseure seine Vision vom ersten Teil irgendwie in den Dreck ziehen oder zerstückeln. Ja. Deswegen hat er, glaube ich, darauf bestanden, die Filme alle bei den Filmen selbst Regie zu führen. Glaube ich, dass ich das mal gelesen habe. Oder ich baste mir das gerade zusammen, weil ich so machen will. so machen. Das ist ja der Punkt, ne? Das ist ja bei fast allen so Serien sozusagen, so bei Filmreihen, wo der erste total brillant ist und dann einen absoluten Meilenstein und einen Grundstein legt und dann alle anderen Filme werden von anderen Regisseuren gemacht und dann ist jeder Film so irgendwie so, wie so eine Wundertüte und du denkst dir so, ja, könnte gut sein, könnte scheiße sein. Ja. Und fast bei allen Filmen denke ich mir, ja, erste Teil war geil, alle anderen waren blöd. Ich habe... Der einzige Film, der mir jetzt direkt einfällt, wo es nicht so war, meiner Meinung nach, war Alien 2. Alien 1 war noch von Ridley Scott, der zweite war halt von James Cameron. Ist ein von der Stimmung, von der Atmosphäre, ganz komplett anderer Film. Ja. Aber meiner Meinung nach einer der besten Actionfilme aus den 80ern. So kann ich es stehen lassen. Ja, ist halt aber der was ist ganz anderes. Definitiv ein Actionfilm. Genau. Der erste ist halt ein Horrorfilm. Genau. Und deswegen fand ich den zweiten halt so. Haben wir den nicht auch in unserer letzten sehr durchaus in der Halloween-Folge. Zu empfehlenden Halloween-Folge beide auf der Liste? Ja, genau. Das war der einzige Film, den wir beide auf unserer Top, was haben wir gehabt? Drei Five. Oder fünf? Fünf, ne? Ja. Ich muss aber sagen, ich mag den zweiten Teil mehr als den ersten. Von Alien, weil ich habe den zweiten Teil als ersten gesehen. Damals. Ah, ja, dann, und dann war der. Glücklicher, ja, klar. Bei mir ist es ja so, ich bin gar nicht so der Horrorfilm-Fan, deswegen ist der zweite mir auch lieber, weil da ein bisschen mehr Action ist. Ich habe übrigens letztens Prometheus gesehen, den war auch nicht schlecht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Fand ich gar nicht schlecht. Ja, was ich mal fragen wollte, ist Wes Craven, ne? Ist das eigentlich ein richtiger Name? Immer wenn ich Wes Craven höre, denke ich, das kann doch für einen. Das ist ein richtiger Künstlername. Kann auch nur ein Künstlername sein für einen, der Horrorfilme macht. Oder? Wes Craven. Wes Craven so heißt doch kein Mensch, oder? Verdammt geiler Name, finde ich. Ja, aber so ich stelle mir das so vor, dass du irgendwie kommst in eine neue Klasse und wirst vorgestellt, das ist unser neuer Schüler, Wes Craven. Da bist du doch einfach nur der coolste Dude. Da bist du der coolste Dude, ne? Voll, ne? Wes Craven. Das sind so neue Schüler, Wes Craven, hat Regie geführt bei Scream und Nightmare on Elm Street. Dann bist du auf jeden Fall der coolste Dude. Wes Craven könnte aber auch ein Agent sein, finde ich. Stimmt. Agent Wes Craven. Oh ja. So ein Agenten-Serie aus den 90ern. Richtig, so ein bisschen auf lächerlich. Nicht so FBI-Akte-X-mäßig. Ja, genau. Pierce Brosnan als Agent Wes Craven. Könnte auch so ein Brite sein. Ja, genau. Wesley Craven. Wesley also Craven. Ist wirklich, wenn du Wesley abkürzt, Wes Craven. Okay. Gar nicht so ein krasser Künstlername. Ich finde Wesley Craven sogar noch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Wesley Craven. Das ist doch so. Ist Wesley Snipes eigentlich ein Künstlername? Das ist auch so eine Sache, ne? Wesley Snipes. Wes Snipes. Wes Snipes kannst du nicht machen. Zwei S-Laute vorne hinten, das klappt nicht. Wes Snipes. Wie Will Smith. Oder Dennis Strillinger. Oder Will Smith. Oder Hä? Sag doch mal Will Smith. Will Smith. Ja, das ist auch doof, oder? Nicht? Aber der heißt doch nicht Wills. Ja, aber Will Smith heißt der. Will Smith. Will Smith. Will Schmitz, kann man sagen, eigentlich. Ist er nicht auch ein Prinz von Bel-Air, Will Smith? Ja, ist der nur Will? Ja, ja. Aber Smith? Sagen die Smith am Ende? Ja, ja, ja. Ich weiß, was der selbst, Will heißt. Er hat sich selbst so ein bisschen. Das ist verrückt. Das wusste ich nicht, aber. Will Schmitz. Ich bin großer Prince von Bel Air Fan. Finde ich auch sehr geil gealtert. Müssten wir unbedingt mal eine Folge drüber machen. Genau. So. Nicht? Doch. Wir kommen wieder von Hölzken auf Stöcksken. Du sagst immer Hölzken. Sagt man das nicht so? Höcksken auf Stöcksken. Dachte ich immer, dass das so heißt. Da wurde ich letztens von irgendjemandem berichtigt. Dem kannst du eine Ohrfeige geben und sagen, das heißt Höcksken auf Stöcksken. Ich glaube, ihr müsst auch langsam mal akzeptieren, dass das so ein bisschen euer Stil ist. Das hier was immer von falsche Sachen kommen oder was? Ja, das habe ich so gesagt, da hat man mir gesagt, nein, das macht doch keinen Sinn, Höcksken, sondern Hölzken, ja, wegen Holz Stöcksken. Und Stöcksken, Holz und Stock. Ja. So, ich google es jetzt. Aber das ist doch der Gag an der Sache. Ich google es jetzt. Du bist immer nur am Googlen, ey. Bist du eigentlich von Google gesponsert? Ja. Warum werde ich nicht von Google gesponsert? Ich will gar nicht von Google gesponsert werden. Eben, weil du so ein Aluhutträger bist. Mit meinem iPhone. So. Von Hölzken auf Stöcksken. Das ist doch. Schreibt sogar die WAZ. Kokolores ist das. So, jetzt gib Höcksken einfach heißt zu. Dat. Gib jetzt einfach zu, dass du Unrecht hattest. Und dann lass uns über den Film reden. Scream. Du hast mir doch gar nicht gesagt, wie du heißt. Warum willst du das denn wissen? Weil ich wissen will, wem ich zuschaue. Irgendwer spielt ein tödliches Spiel. Alles begann mit einem furchtbaren Schrei. Irgendwer hat einen Horrorfilm zu viel gesehen. Irgendwer geht in seiner Liebe zur Perfektion. Hallo? Hallo, Sydney. Einen Schritt zu weit. Magst du Horrorfilme? Es ist doch immer wieder dasselbe. Ein dämlicher Killer lauert einem Mädchen mit prallen Titten auf, das immer die Treppe rauf statt zur Haustür rausläuft. Idiotisch. Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man in einem Horrorfilm überleben will. Nummer 1, kein Sex. Ich bin's. Niemals, nie, unter keinen Umständen darfst du sagen, ich komm gleich wieder. Denn dann kommst du nicht wieder. Ich hol mir noch ein Bier, auch eins? Ja, klar. Ich komm gleich wieder! Er hat die Regeln nicht aufgestellt. Bullen kapieren das nicht. Einmal Prom Night ansehen, das würde Zeit sparen. Aber sie bestimmen sein Töten. Geh nicht ans Telefon. Geh nicht an die Tür. Versuch nicht, dich zu verstecken. Haben Sie Angst? Scream. Als ich die Tage Scream geguckt habe, für den Podcast zur Recherche, fing der halt direkt an. Ne, Drew Barrymore ist in einem Haus und jetzt, ne, ich möchte gerne übergehen in den Part des Podcasts, indem wir über den Film reden. Und für alle, die Scream nicht gesehen haben, haben vielleicht schon rausgefunden, es ist ein Horrorfilm, es ist ein Teenie-Slasher-Film, er spielt in den 90ern und der legt sofort gnadenlos los, sozusagen, der Film. Drew Barrymore, alleine im Haus, hat so ein bisschen wie so ein Babysitter-Flair, aber sie ist in dem Moment gar kein Babysitter. Ganz kurz nochmal eben, vielleicht, du hast jetzt gesagt, es ist ein Slasher-Horrorfilm. Vielleicht ist gar nicht jedem klar, was ein Slasher-Horrorfilm ist und was ein Horrorfilm zu einem Slasher-Horrorfilm macht. Ja, da müssten wir eigentlich sogar weiter ausholen, weil die Frage ist, gibt es das Slasher-Subgenre der Horror? Ja, natürlich gibt es, lass mich doch mal aussprechen, du Ruppertrüpel. Ja, gibt es das Slasher-Subgenre des Horrorfilmes schon länger als Scream? Ja. Ja, Halloween definitiv. 1 ist zum Beispiel ein typisches Slasher. Ich glaube, Halloween 1 hat auch das Slasher-Genre erfunden. Denn Slasher bedeutet ja A, Gruppe von Jugendlichen, Mörder und irgendwann bleibt eine übrig, in diesem Fall dann der Protagonist, das wäre zum Beispiel bei Halloween Jamie Lee Curtis dann in ihrer Rolle. Und ich glaube, Slasher ist auch immer Slash halt mit so stumpf, also mit so Hieb- und Stichwaffen halt. Da wird halt keiner abgeschossen, sondern es ist immer, ne, wir haben eine Machete, ja, wir haben die Klingen bei Nightmare on Elm Street, es sind ja immer so Stichwaffen. Er hat ein Messer, was gibt's denn noch? Scream hat auch ein Messer, Michael Myers hat ein Messer. Was hat der nochmal? Jason Voorhees, Jason der hat die Machete, ne? Der hat eine Machete. Ja, so. Aber ich glaube... Und es geht so darum, dass der den Jugendlichen hinterher rennt und die so... Die sind immer maskiert. Die sind immer maskiert und dann tauchen die auf. Es gibt ja auch viele Horrorfilme, wo der Mörder halt einfach nicht maskiert ist. Genau. Und das hat Halloween, glaube ich, auch erfunden. Ich glaube, das war der erste Film, der sowas hat. Deswegen taucht der Halloween auch immer wieder da in dem Film auf. Ja. Also die gucken ja immer wieder, da kommen ja immer wieder so, dass die Fernsehen gucken und da läuft Halloween und so. Und dann dezimiert er die so, diese Gruppe von Jugendlichen, von Teenagern, so einen nach dem anderen, bis dann so der Hauptcharakter übrig bleibt. In diesem Fall. Was unterscheidet denn, jetzt gehen wir hier so richtig philosophically deep, was unterscheidet denn den Slasher von einem Cabin-Horrorfilm? Ich meine, natürlich, ist ja klar, das sagt der Begriff, die Jugendlichen, die sind halt in so einem Häuschen im Wald. Ich habe noch nie einen Cabin-Horrorfilm gesehen. Ich kenne die so, Cabin in the Woods und sowas, ne? Ja, und Tanz der Teufel. Ja, doch, Tanz der Teufel. Aber dann auch. Ist ja. Antichrist auch eigentlich dann wahrscheinlich, ne? Freitag der 13. ja auch eigentlich ein Cabin-Horrorfilm, oder? Spielt der im Wald? Ja, an dem Lake. Crystal Lake, ja. Ja, okay, dann ist es im weitesten Sinne vielleicht. Das Set, was ist Borderline Cabin Horror? Ja, keine Ahnung. Da sind ja so Sachen, die gehen auch ineinander über, aber. Ja. Antichrist ist auf jeden Fall kein Cabin-Film, das ist einfach nur ein Lars von Trier-Film. Ja, genau. Das ist ein anderes Genre bezeichnet. Da möchte ich niemals drüber sprechen. Ich habe ihn gesehen, ich werde ihn nie wieder gucken, ich fand den ganz schlimm. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber alles, was ich davon gehört habe, fand ich so ekelhaft. Ich habe ihn gesehen. Ich finde Lars Trier auch einfach so richtig ekelhaft. Braucht den gar nicht. Braucht den gar nicht. Nee, aber jetzt, wo wir gerade ganz kurz dabei sind, wir haben dich nicht mal vernünftig vorgestellt, weil wir davon ausgegangen sind, dass unsere Hörer und Hörerinnen ja alle Folgen in- und auswendig kennen und mitreden können. Und deswegen wissen, dass unser heutiger Gast Patrick bei Ghost Motel spielt, beziehungsweise Ghost Motel ist ein Bandprojekt, ein Musikprojekt, was ich persönlich sehr schön finde, was eine Atmosphäre ausstrahlt und eine gewisse Grunddynamik irgendwie so inne hat, die Dingen zugrunde liegt, die wir beide sehr schätzen. Ja. Und deswegen musikalisch. Dankeschön. Ja, finde ich das extrem spannend, wie du Songs schreibst und wie du da rangehst. Und manchmal schickst du mir Sachen und sagst, hey, guck mal, ich hatte einen Flash und lies mal den Text, findest du den gut? Und das finde ich total cool. Ich mag diesen künstlerischen Austausch und das finde ich einfach cool, dass du so ein impulsiver und gleichzeitig aber super nachdenkiger Musiker bist. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt mal bei Ghost Motel reinhören. Gibt es überall in allen gut sortierten Online-Streaming-Diensten. Dankeschön. Ne? Ja. Danke sehr. Gern geschehen. Das freut mich sehr. So, jetzt haben wir ganz kurz ganz kurz eine Exkursion gehabt über viele verschiedene Dinge. Und eigentlich wollten wir rausfinden, was ein Slasher ist. Haben wir, glaube ich, jetzt einigermaßen definiert. Mann, der mit Messer hinter Leuten herrennt. Und auch Leute tötet, genau. Und Jugendliche tötet. Ja, hauptsächlich Jugendliche. Ja. Und ich glaube, es gibt ja so dieses Gesetz, diesen Slasher-Film, dass der Held oder die Heldin immer die Jungfrau ist. Ja, das sagen sie bei Scream. Das sagen sie bei Scream. Ich das ist aber weiß das, nicht. Also, ich wird aber in Scream noch durchgehämmert. Ja, ja. Von ihm selber. Ja, ja, ja. Sie wird noch durchgehämmert. Kannst du das mal ein bisschen respektvoller sagen? Sie haben noch Verkehr. Ja, aber schon auch auf eine Art und Weise. Also er ist ja irgendwie sehr, sehr pushy, ne? Er ist pushy, ja. Und er ist auch echt ein schmieriger Dreckslappen. Auch das. Der Billy. Sollen wir mal kurz die Outline von der Story einmal ein bisschen anreißen? Ja. Wir haben gesagt, Drew Barrymore geht los. Irgendwie. Cast, gibt es da noch was Interessantes? Cast nennen wir gleich, genau. Nennen wir gleich noch, okay. Ich möchte ganz kurz die Exposition nennen. Drew Barrymore sitzt zu Hause, macht Popcorn, will sich einen Horrorfilm angucken, Telefon klingelt. Und das Telefonat, was wir eingangs gehört haben, weswegen wir angefangen haben, über Horrorfilme zu reden, geht los. Und irgendwann sagt er, ja, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Und dann fragt er sie Sachen und sie will eigentlich gar nicht mit dem telefonieren. Irgendwann findet es doch ganz witzig. Und dann bemerkt sie, er ist ein Psychokiller und hat ihren Freund mit Gaffertape an einen Gartenstuhl geschleimt. Nee, was? Gebunden. Und gebunden. Danke. Und bitte. Er sitzt irgendwie geknebelt auf der Veranda, blutüberschmiert und sie muss jetzt alles tun, was der Telefonmann von ihr verlangt. Und, hey, Telefonmann. Entschuldigung. Es wäre sehr lustig, wenn man müsste mal eine Version zusammenschneiden, wo Helge Schneider am Telefon ist. genau, und er stellt halt Forderungen, macht halt so ein klassisches irgendwie, ja, ich will ein Spiel mit dir spielen, so Simon Says mäßig und scheiße. Ja, ja, so Wahrheit oder Pflicht vielleicht. Genau, so, ne? Und was es so irgendwie bei diesen Psychos halt so gibt und man kennt das ja immer, diese Machtspielchen, das ist ja ganz, ganz typisch, auch Serienmördermäßig. Und ja, im Endeffekt kratzen ja beide ab und cut und dann geht's weiter und deswegen, wie du gerade schon sagtest, ja, hier, ja. Oder wie auch Patrick vorhin sagte, Wes Craven, Drew Barrymore, cool und dann auf einmal stirbt die aber nach ein paar Minuten. Und eine ziemlich üble Art und Weise. Da wäre ich jetzt gerade gerne auch nochmal drauf eingehen, weil abkratzen. Ich hatte Scream immer so ein bisschen eher so auf lustig in Erinnerung. Ich finde aber, du siehst ja, wenn der Freund von Drew Barrymore, der wird ja getötet, das siehst du ja erstmal nicht, dann schreit sie und dann zeigen sie ihn nochmal, dann ist er komplett ausgeschnitten. Komplett ausgeweidet. Sag mal, alles, was so an Organen so ist, hängt halt raus. Ja. Und Drew Barrymore rennt ja vor ihm weg, versucht sich ihm da zu erwehren, wird dann geschnappt, die Eltern kommen gerade nach Hause, sie schreit noch, die Eltern hören sie nicht, ähnlich wie auch, glaube ich, in Halloween. Ja, sie hören sie am Telefon. Nein, aber als die Eltern gerade ins Haus reingehen, versucht sie doch noch was zu sagen. Sie kriecht so quasi von der Seite rum, ist aber schon verwundet. Stimmt, genau. Stimmt, irgendwie ist sie aber so verwundet, dass sie, wenn sie schreit, nichts bei rauskommt. Und dann hängt sie ja nachher, das fand ich eine ziemlich üble Einstellung, sie ja nachher auch ziemlich ausgeweilt und ja, Entschuldigung, zerstochen da an diesem Baum. Und das fand ich schon echt übles Bild. Das ist richtig hart. Nach 10 Minuten Playtime so. Ja. Hat so, boah, und also, der ist ab 16 auch, ne? Nee, der ist erst neuerdings ab 16. Der kam der damals direkt auf den Index. Weil ich heute so, ich sah das, nicht, dass der ab... Nicht sofort. Der kam ins Kino, keine Altersfreigabe. Und dann genau, als der auf VHS kam, wurde der indiziert. Ja, oder schon während der Kinozeit? Das weiß ich nicht ganz genau. Aber relativ schnell gab es dann da irgendwie Beschwerden und dann kam er auf den Index. Und jetzt ist er ab 16 und ich dachte, oha, wurde noch mal das ist schon ein hartes Bild, ne? So ja gut, ich meine im Vergleich zu heutzutage, das ist ja wie mit Spielen auch, ne? Früher war das super krass und heutzutage mit Hostel. Ja. Oder noch viel, viel, viel schlimmere Sachen, auf die ich nicht eingehen will. Aber im Endeffekt ist das halt alles krasser und krasser und krasser. Aber er ist kein lustiger Film. Also schon, aber er ist auch schon sehr bildgewaltig und sehr brutal. Zumindest reicht mir das persönlich aus. Ja, also ich finde den auch heftig und ich fand den auch echt... Also der hat mich körperlich angespannt, der Film. Ja. Und wenn das ein Film schafft, dass ich wirklich da so sitze, so ein bisschen erstarrt, dann merke ich, okay, dieser Film macht was mit mir. So, ich finde das gerade fies und heftig, was da passiert. Und also der hat auf jeden Fall, was das angeht, ist der heftig und eindrucksvoll. Für 96 auf jeden Fall übel. Ja. Und dann, wobei auf der anderen Seite, ne, hier Texas Chainsaw Massacre gab es halt auch schon Jahre vorher. Von daher, also Ekel und Splatter gibt es halt nicht erst seit Scream. Aber dafür, dass es halt so ein richtiger Blockbuster im Kino war, genau, war der auch auf jeden Fall schon hart. Ja. So, Drew Barrymore ist tot. Und man muss dazu sagen, dass der Mörder in seiner ganzen Kostümierung direkt am Anfang auch gezeigt wird. Und zwar ist diese Maske, die er trägt, inspiriert durch das Bild Der Schrei von Edward Munch. Edward Munch, genau. Davon war das irgendwie inspiriert, diese Maske. Und das wird ja auch schon recht früh gezeigt, wie der Killer aussieht. Also wie sein Kostümierung aussieht. In den ersten 10 Minuten. Weil es halt auch so ein Standard-Halloween-Kostüm ist, was die dann ja auch da in jedem Laden kaufen können. Weil dann da später die Schüler auch damit rumrennen. Und Drew Barrymore schafft es ja auch noch, ihm die Maske abzureißen. Es wird zwar an der Stelle noch nicht gezeigt, wer der Killer ist, aber sie sagt, glaube ich, du bist es. Echt, sagt sie irgendwas? Ja, sie sagt noch, du bist es. Und das bringt auch direkt so eine Spannung rein, weil man weiß, okay, sie kennt den Killer. Ja. Es ist also, es wird einer sein, der relativ früh in die Story eingeführt wird, aber man halt nicht weiß, wer der Mörder ist. Ja. Genau, und dann geht es halt im Prinzip nach demselben Konzept so weiter. Cut nach der Szene, no pun intended, sorry. Es geht so weiter, dass dann am nächsten Tag Kids in die Schule kommen und es heißt, ey, hier, gestern wurde die so und so, ich weiß gar nicht mehr, wie Drew Barrymores Charakter heißt. Casey. Und ich würde ganz kurz nochmal, ganz die Eltern kommen nach Hause und sagen, go down to the street to the McKenzie's house, also geh runter zu den McKenzie's. Das ist wohl ein Satz, den Jamie Lee Curtis in Halloween genauso auch sagt. Ach, ehrlich? Ja, nur mal so. Ich noch so eine Halloween streue jetzt Referenz. So hin und wieder. Ja, ja, unbedingt gerne. Weil der Film strotzt nämlich vor Referenzen an andere Horrorfilme. Und insbesondere Halloween, ne? Richtig. Ja. Ja, aber das ist ja genau das, wo wir auch gleich drauf kommen. Ich möchte noch kurz die Story so ein bisschen weiter abreißen. Die ist ja auch schnell abgehandelt im Prinzip. Und dann können wir gleich mal drüber reden, wo die ganzen Referenzen herkommen und wie der Film das Genre und sich selbst demontiert und warum das der Knackpunkt und der Kniff dieses Films ist, warum der so witzig, nicht witzig, lustig, also auch, aber halt warum der so interessant ist und nicht einfach nur irgendein weiterer Horrorfilm, sondern warum der halt so eine Relevanz hat, weil der sich selber halt quasi wie von außen betrachtet, der Film. Das ist eigentlich, gleichzeitig, du siehst, was passiert und gleichzeitig wird erklärt, warum das passiert. Anhand von anderen Horrorfilmen, was halt super clever ist. Genau, die Kids kommen also in die Schule, Casey ist tot und dann wird eine Ausgangssperre verhangen. Die Frage ist, wer ist der Mörder und warum ist der Mörder unterwegs und macht das? Unsere neue Hauptfigur heißt Sydney. Sydney, danke. Spielt von Neve Campbell. Von Neve Campbell, genau. Neve Campbell, genau. Und Neve Campbell lebt mit ihrem Vater in der Stadt, in der der Film spielt. Weiß ich auch gar nicht. Ist, glaube ich, auch nicht relevant. Und so typisch amerikanische. Ja, Stadt es ist halt irgendwie auch so Rich Kids, ne? Ja, also ja. Alle Häuser, wo Vorort du. So, ne? Genau, also sowohl bei Casey als auch bei Sydney und auch bei dem Filmnerd zu Hause. Wie heißt er denn nochmal? Bin super schlecht mit Namen. Ich auch. Übel. Aber im Grunde da auch das alles Gleiche. Alles so riesige Villen. Ja. Ja. Also es müssen irgendwie, ist es so Rich Kids Kram. Ähnliches Setting, und, aber auch wieder wie bei Halloween, diese alleinstehenden Häuser. Ja, das ist ja so richtig Suburb, so, ja. Ne? Aber das sind ja richtig, richtig große, irre große Häuser. Wie hier, so, wo ne? der Patrick wohnt, der alte Bonzen. Ja. Naja, und. Ich finde den Namen der Stadt auch nirgendwo. Ist glaube ich, auch wirklich egal. Ja. Jedenfalls Neve Campbell, ne? Und dann ihre. Ja, sie wohnt nämlich mit ihrem Vater alleine. Woodsboro, Entschuldigung, Woodsboro. Dass ich einfach reingrätsche, aber das es ist Woodsboro. Woodsboro. Denn die Mutter? Ihre Mutter wurde nämlich von vor knapp einem Jahr vergewaltigt und getötet. Und davon ist Neve Campbell auch noch nicht ganz genesen von dieser psychischen. Oder von dieser, psychischen Störung, von diesem Schock, von dieser, von diesem traumatischen Ereignis. Trauma, danke, Trauma. Und ihr Freund hat ja einen guten Tipp für Sie. Vielleicht können wir das an der Stelle einmal reinschneiden. Der Eger sagt, na, einem Jahr muss jetzt aber auch mal gut sein. Da wird deine Mutter von irgendeinem Massenmörder oder Serienkiller vergewaltigt und getötet. Aber jetzt nach einem Jahr muss auch mal gut sein. Er ist schließlich auch darüber hinweggekommen, dass seine Eltern sich getrennt haben. Genau, das ist voll der Vergleich. Das ist unglaublich. Und jetzt muss sie auch mal langsam mit denen in eine Kiste gehen. Ja. Genau, das so, ist so. Er will seine Freundin zurück, das sagt er. I know what, I think it's time you got over that. I mean, when my mom left my dad, I accepted it. It's the way it is. She's not coming back. Er möchte unbedingt Knickidi-Knack machen und weil sie halt noch nicht über den Tod ihrer Mutter hinweg ist. Knickidi-Knack finde ich super. Wird da halt so ein bisschen unsachlich, könnte man sagen, vielleicht. Unsachlich. Ja. Er erklärt das Ganze am Anfang des Films auch ganz, ganz interessant, weil das halt auch so eine Filmanalogie hat. Das zieht sich ja auch durch den gesamten Film, ne? Dass die alles irgendwie mit Filmen erklären und anhand von Filmen so belegen. Das ist halt so ein bisschen. Und da ist auch so eine andere Referenz, so ein bisschen hier so Kevin Smith-mäßig, wo auch einfach die Figuren im Film die ganze Zeit über andere Filme reden und auch da quasi erklären, warum der Film so ist, wie der Film ist. Und da gibt es nämlich auch wieder einen witzigen Fun-Fact, als die Gail Weathers, Reporterin, dann bei den Kids irgendwie zu Hause bei der Horrorfilmnacht im Haus ist und die Kamera versteckt, schiebt sie die Kamera so auf den Videorekorder und neben der Kamera liegt Clerks als Videokassette. Ja, okay. Stimmt. Man muss dazu sagen, die Reporterin Gail Weathers ist Courtney Cox aus Friends gewesen. Monica. Was ja zu der Zeit, glaube ich, die Serie und Nummer 1 war. Viel wichtiger und viel besser noch, auch mitgespielt in dem sensationellen Realverfilmung von Masters of the Universe als Julie. Oh ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Boah, hab ich voll verdrängt. Ist mir persönlich näher als Friends, aber das soll ein. Das kann ich nicht verstehen. Das kann er nicht verstehen. Hat aber auch ihren Mann kennengelernt bei den Scream-Dreharbeiten. Ich weiß. Ja, ja, Courtney Cox. Ja, richtig. Toller Name. So wie Wes Craven. Ja, richtig. Genau. Cox mit X übrigens. Richtig. Tod, hast du gesagt. Ermordet. Ja, da geht's auch um Tod. Und ermordet, auch von einem Serienmörder. Und jetzt ist der wieder. Nee. Oder erstmal nur vergewaltigt und ermordet. Mehr weiß man. Da geht's nicht um Serienmörder. Aber wir wissen, der Typ, der sie ermordet hat und vergewaltigt hat, der sitzt ja im Gefängnis und soll in die Gaskammer. Die Todesstrafe. Genau, um Gail Weathers, also Courtney Cox. Ist ja der Meinung, das kommt ja Reporterin, genau. Als Reporterin, die recherchiert sie, hat auch ein Buch über diesen Fall geschrieben. Richtig. Und ist ja der Meinung. Das findet Neve Campbell, also Sydney, ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Sie hasst sie. Weil sie überzeugt ist, dass dieser Mörder. Namens also dieser Cotton Mann, Weary. Genau. Der Cotton. Cotton, okay. Könnte auch wieder eine Agentenserie sein, aber okay. Ja, Cotton Weary. Jerry Cotton, gibt's das nicht? Das könnte eher so eine Anwaltsserie, ja. Und Sie ist überzeugt davon, dass er der Mörder ist, aber die Reporterin ist nicht überzeugt davon. Sie glaubt, dass er unschuldig ist, ne? Genau, richtig. Korrekt. Con Weary ist in den Knast gekommen aufgrund von Sydneys Aussage. Ja, und aufgrund der Tatsache, dass man diese blutbeschmierte Jacke gefunden hat. Genau, da gibt es so zwei, drei so Beweise. Genau. Und dass man halt DNA in ihrer Mutter von Con Weary gefunden hat. Wie kommt wo die denn zum dahin? Beispiel auch wieder das wird nicht erklärt, ja. Wobei rauskommt, dass die Mutter ja dafür bekannt war, so ein bisschen bitchy unterwegs gewesen zu sein. Polyamor zu sein, sagen wir mal. Genau. Und danke, das hast du schön ausgedrückt. Ja. Gerne. Ich bleib bei bitchy. Ich finde, Bitch ist ja gar nicht so Schlampe in dem Sinne, sondern Bitch ist einfach nur Zicke, ne? Ja. Ja, stimmt. Aber ich weiß, was du meinst. Sie ist eine liebevolle Frau. Sie hat auf jeden Fall angeblich mit vielen Männern aus der Stadt gepimpert. Und unter anderem mit ihm. So schön, wie viel Knicke die Knack gepimpert. Du hast ja nicht gesagt, Decke, irgendwas noch. Nee, ich glaube, das war's. Aber großartig. Und da, dieser Cottonbury gehörte halt mit zu ihren Liebhabern. Ja. Genau. Und genau. Das ist so eine Sache, womit die Sydney sowieso sehr zu kämpfen hat, dass erstmal ihre Mutter fremdgegangen ist, sie den Ruf hatte, dass sie sich halt da, dass sie mehrere Verhältnisse in der Stadt hatte, dass sie ihren Vater betrogen hat, genau. Dass sie umgebracht wurde, dass sie vergewaltigt wurde. Das ist also ein heftiges Päckchen, was sie zu tragen hat. Aber sie hat ja Gott sei Dank ihren sehr sensiblen Freund, Billy Loomis. Boah, ekelhaft, der Typ, der hat so eine richtige 90er-Jahre-Kletsch, halblange Fettfrisur. Man muss das ja mal sagen, also alle diese komischen Baggy-Pants, alle diese großen Pullover, man kennt es so ein bisschen. Große Pullover oder große T-Shirts, genau. Man kennt es entweder so ein bisschen von der Optik der Klamotten, entweder aus Buffy, aber auch ein bisschen von Dawson's Creek. Ja. Und die haben alle keine Angst vor Wet Gale, die Männer, nee, die da mitspielen. Nee, so gar nicht, nee. Gibt es im Film eigentlich auch jemanden, der... Wasserstoffblonde Haare hat, die hochgegelt waren? Nein. Nein? Nee, nein, also so den typischen Sänger von Crazy Town, den gibt's nicht. Den gibt's eigentlich auch in jedem Film. Das ist richtig. Oh, Crazy Town ist auch so ein Thema. Billy Loomis ist auf jeden Fall genau der Freund. Für Drew Barrymore? Nein, geht gar nicht. Nee, geht gar nicht. Billy Loomis ist der Freund, richtig. Man muss dazu sagen, Billy Loomis, weil der Psychiater, der Michael Myers in Halloween jagt, ist Dr. Loomis. Genau, ja. Nächste da Referenz. Haben wir wieder die nächste Referenz zu Halloween. Auch so ganz, ganz viele Details, die mir nicht aufgefallen sind, weil ich mir so Namen so schlecht merken kann, Charakternamen in Filmen. Mhm. In Serien geht's, weil die häufig wiederholt werden, in Filmen habe ich Schwierigkeiten. Richtig. Ja, und dann geht's halt, ne, dann wird die nächste Person umgebracht und dann wird die Ausgangssperre, glaube ich, noch, also dann wird die Ausgangssperre, glaube ich, verhängt und Neve Campbells Charakter, also Sydney, ihre Freundin Tamlin, Rose McGowan, sagt dann halt irgendwie, pass auf, du bleibst jetzt nicht mehr alleine, weil der Vater muss auf ein Seminar oder auf eine Geschäftsreise. Der Vater ist weg. Taucht dann aber auch übrigens später erstmal nicht mehr auf, wird am Ende nochmal interessant. Ja, er ist halt ganz weg. Ne? Er verschwindet. Ja, aber er fährt erstmal, genau, glaube ich, auf diese Geschäftsreise. Ja, eigentlich sagt er, ich bin, und sie soll dann bei ihrer Freundin schlafen. Im Hotel im Hilton und Sydney ist eigentlich allein zu Hause. Ja. Und dann wird aber halt die Casey umgebracht und dann heißt es, okay, du pennst heute bei mir, bei Tamlin, bei ihrer Freundin. Und da, bevor Tamlin Sydney abholt, an der Nacht, einen Tag nachdem Casey umgebracht wird, wird Sydney ja auch zu Hause angerufen vom Mörder. Genau. Und deswegen, dann zieht sich so weiter und dann werden mehrere Kinder umgebracht, also Teenies umgebracht und am Ende ist halt so, wie es ist. Ne? Kommt halt raus, wer der Mörder ist und so weiter. Sollen wir hier ab jetzt sagen, Ladies and Gentlemen, ab jetzt spoilern wir, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, bitte Pause drücken. Ja, das sollten wir tun. Ich würde nochmal sagen, also ich... Für mich persönlich gab es nochmal so den einen oder anderen Twist, weil es ja immer so, dann verdächtigt man zwischenzeitlich mal den tatsächlichen Mörder. Dann kommt dieser Dewey, dieser Polizist teilweise auch mal so ein bisschen creepy rüber, wie er dann zu Geld sagt, lass uns doch mal zu Fuß da irgendwie. Ja, ja, das war so sehr konstruiert. Ob der das mal nicht ist, genau. Also so ein bisschen guckt man dann so nach links und nach rechts, wer könnte es denn sein? Randy sagt zu Stuart... Ja, aber guck dir den Billy doch mal an, der sieht doch schon so aus wie ein Mörder. Ja. Und das ist auch so ein Kniff, den du ja in dem Film machst, wenn das jemand sagt, dann ist das ja so eine Idee, die in deinen Kopf gepflanzt wird. Wenn der Randy sagt, guck mal, der Billy sieht doch aus wie ein Mörder, dann denkst du, ja stimmt, der Billy sieht wirklich aus wie ein Mörder. Und dann denkst du die ganze Zeit, oder vermutest, das könnte wenigstens der Mörder sein. Und dann macht es aber eigentlich Klick und du denkst dir, der Film verrät mir das aber doch nicht auf diese Art und Weise. Und dann denkst du, der Billy ist nicht mehr der Mörder. Und das ist eigentlich so ein Kniff, den du halt irgendwie da machst. Und im Endeffekt ist Billy natürlich der Mörder, weil er einfach so ein schmieriger Motherfucker ist. Es gibt aber auch diese Szene, wo Sidney von Ghostface, also so wird der Killer ja genannt, ich glaube im Film wird er nicht einmal so genannt, verfolgt wird. Der von Wu-Tang. Und kurz danach taucht ja auch ihr Freund Billy auf. Ja, ja, das ist nämlich und, die Nacht. Mit dem Handy, da will das Handy so raus. Tracy stirbt in der nächsten Nacht, wird Neve Campbell halt, also Sidney soll abgeholt werden von Tamlin, wird angerufen von dem Mörder und sie spielt auch mit ihm am Telefon und sagt so, sie hat nämlich gar keine Angst. Er sagt, ja. Ich bin auf der Veranda und sie so, ja, klar. Und sie geht auf die Veranda und sieht ihn nicht. Und dann kommt er und verfolgt sie und so weiter und im Endeffekt kommt auf einmal Billy an. Und natürlich denkt man, das ist so Superman Clark Kent-mäßig, ne? So, was? Ich hab's gehört. War gerade Superman hier? Ja. Oh, Mist, hab ich verpasst. Ich hab ihn noch nie gesehen. Ja. Das ist das klassische, hast du die beiden schon mal in einem Raum gesehen? Ja. Das ist aber auch dann auch wieder so eine Szene, wo man sich denkt, ne, der kann's aber wiederum nicht sein, weil so platt kann das einfach nicht jetzt schon eingeführt werden, dass ja, er richtig. Der Killer ist. Aber es gibt manchmal Filme, die tun das und die sind so platt, dass man am Ende denkt, ne, damit hätte ich... Wie doof. Na, weiß ich gar nicht. Oder es ist halt wirklich so subtil, dass es wirklich nicht... Du hast ja die beiden Varianten, entweder führt man jemanden auf eine falsche Fährte oder man sagt das vorher, der Zuschauer denkt, nee, das kann nicht so plump sein und dann kommt es so und du stehst am Ende da so und denkst, okay. So, das ist zum Beispiel, habe ich dir mal Summer of 84 empfohlen? Hast du ja. Hast du den schon gesehen? Nein. Super. Hast du den? Dann dürfen wir jetzt nicht spoilern. Ich habe ihn gesehen und ich fahre. Nein, ich sage, oder hellauf begeistert. Ja. Gucken wir noch gucken? Dann dürfen wir jetzt nicht sagen. Nein, aber ich kann schon. Der ist aber von ein paar Jahren erst, ne? Der ist von ein paar Jahren, ja. Ich war übrigens auch hellauf begeistert. Grandios. Leute, guckt Summer of 84. Der ist wirklich ganz, ganz großes Kino, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Dann kann ich diesen Vergleich jetzt nicht bringen, um meinen Busenfreund Dennis nicht zu enttäuschen. Danke, das tut mir leid. Gut, auf jeden Fall, was gibt es noch zu sagen? Am Ende kommt ja raus, dass es nicht nur einer ist, das fand ich einen ganz schönen Kniff, sondern eben zwei. Also zwei Killer sind, das ist Stuart tatsächlich und Billy. Ja. Stuart und Billy. Und zwar kommt raus, dass Billy, Billys Mutter den Vater von Billy verlassen hatte, weil er ein Verhältnis mit der polyamoren Mutter hatte. Mutter von Sidney hatte. Genau. Und dass Billy auch derjenige war, der die Mutter dann später von Sidney umgebracht hat. Aber sie sagen, glaube ich, auch, als sie zu ihnen sagt, ihr seid verrückt oder so, dann sagen sie, glaube ich, wir bevorzugen psychotisch. Also die beiden haben auf jeden Fall, wenn ich das mal so als Fachmann sagen darf, schön einen neben sich laufen. Mhm. Und sagen auch noch, dass sie es darauf schieben werden, dass sie zu viele Filme gesehen haben. Und was ja auch quasi so ein bisschen selbstreflektiert ist, wenn man sich anguckt, dass in Amerika irgendwelche keine Ahnung, Mass-Shootings und so weiter und Massenmörder und so weiter. Und dann kommt ja immer irgendjemand, der sagt, oh, das ist hier Rock'n'Roll. Ja, das war Marilyn Manson. Dann ist es Marilyn Manson schuld. Ja, und jetzt sind es Videospiele. Jetzt sind's ja, damals waren es halt Splatterfilme. Es hat nichts damit zu tun, dass man in Amerika in den Kiosk geht und sagt, ich hätte gerne eine Cola, ein Kondom und eine MP, bitte. Ja, ganz schöne genau. Grüße an Horst Seehofer an der Stelle. Die Gaming-Szene. Ja. Genau. Und dann ist ja nochmal eine schöne Geschichte, dass ja die Gayle Weathers auch einfach die amerikanischen Medien schön porträtiert, die ja dann einfach auch immer so geil sind, dass so. Ja, ja, die ist halt so eine richtige Klatschreporterin, die sich irgendwie vordrängelt und sagt, einer ermordet, weißt du denn nicht, wer ich bin? Reihe, genau. Oder wissen Sie denn nicht, wer ich bin, wenn der Cop, der sie dann nicht durchlassen will, ne? Dann, genau. Also sie meint wirklich, sie hat irgendwie alle Rechte, nur weil sie Reporterin ist. Diese Themen auch so schamlos auszuschlachten und so. Das ist ja auch so ein Zeitgeist-Ding leider. Wobei das ja dann quasi wie so ein kleiner Twist ist, dass sie ja dann wirklich sagt, ja, ich glaube daran, dass der Cotton Weary nicht der Mörder ist. Gut, aber die Sensationsgeilheit treibt sie ja schon dazu, diese Kamera da zu platzieren und so. Ja, natürlich. Naja, natürlich. Und die dann noch sagt, hat jemals eine Boulevard-Reporterin einen Pulitzer-Preis gewonnen? Also die ist schon auch ziemlich geil. Ja, ja, sie sagt auch, ich könnte mit der ganzen Nummer ein Leben retten. Weißt du, was das für meine Karriere bedeutet? Richtig, also wie es den Leuten da geht, ist ja eigentlich ist nicht, auch aber, egal. Ja, ne? Genau. die Courtney Cox. Gut. Sie wird aber trotzdem im Laufe des Films ein bisschen besser, sympathischer, ja, finde ich. Ja, ja, schon. Da sie ja auch eine Beziehung mit Dewey anfängt. Gut, die knutschen halt mal ein bisschen, als sie dann in den Graben fallen. Das ist richtig, ja. Stimmt, eine Beziehung haben die, glaube ich, erst im zweiten Teil. Echt, ist das so? Ja, ja, da haben die... Man muss auch sagen, Dewey wird ja auch später von dem Killer schwer verletzt. Und am Ende sieht man halt noch, dass er den Angriff überlebt hat. Mhm. Und war gar nicht geplant. Das war irgendwie... bei den Testvorführungen kam halt raus, dass das Publikum Dewey halt sehr sympathisch fand. Mhm. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, nachher noch diese Szene zu zeigen, dass er den Angriff überlebt hat. Weil eigentlich sollte Dewey den Film gar nicht überleben und gar nicht in den weiteren Teilen vorkommen. Der war aber auch ganz niedlich eigentlich. Also der passt. Ja, der war ganz gut. Der hat sich ein Eis geholt, als der auf die Sydney aufpassen sollte. Man hat so ein bisschen gedacht, er wäre vielleicht der Mörder. Das passt manchmal ganz gut in diesen... Das nur ganz kurz. Das, war, ja, ja. Das hat man wirklich nur so in dieser einen Szene gedacht, wo die Gail Weathers dann nachts mit ihrem Reporter irgendwie vorgefahren ist und dann mit ihrem Kameramann und dann... Daran kann ich mich gar nicht... Ich habe das vorher auch gedacht, weil ich immer so dachte, dieser doofe... Nachher spielt er nur den Doofen. Ja, ja. Ne? Das ist halt genau das Gleiche wie, guck mal, der Belly sieht aus wie ein Killer. Also das, genau. Das wird so in deinen Kopf gepflanzt. Ja, ja. Denkst du so, nachher so, der, weil dann, du musst ja, du brauchst ja mehrere Verdächtige, weil sonst wird es ja langweilig. Weil es aber auch einfach viele, viele Filme gab, ob das jetzt Horrorfilme oder Krimis sind, wo man das dann eben bewusst so gemacht hat, dass man den unauffälligsten, der war dann am Ende der Mörder. What? Shocking. So, das, ne? Ist halt auch Bullshit. Du kannst nicht den unauffälligsten nehmen, denn du musst darauf kommen können. Ja. Du kannst nicht irgendjemanden nehmen. Nein, aber halt so ein, wurde dann nichts, okay, ob der. Aber gut, das ist halt, da kommt es halt drauf an, wie man da dran geht, logisch, und wie man da denkt. Ja, genau. Am Ende des Films taucht die Scream-Maske noch einmal ganz kurz auf. Die wird so ganz schnell einmal eingeworfen, eingeblendet oder eingeflasht irgendwie. Wie das Stückchen Porno, was Tyler Durden in Fight Club aus Spaß kurz in den Kinofilm reinschneidet. Ja, genau, ja. So kommt es einmal so rein und da merkt man schon, okay, es wird eine Fortsetzung geben. Ja. Was uns das genau sagen soll, weiß ich nicht. Ist er doch nicht, waren es doch nicht die Killer, keine Ahnung. Fand ich unnötig. Copycat, ne? Ist doch dann, oder? Weil oder sind es die beiden gleichen? Nee, die sterben ja beide. Die sterben beide. Im zweiten Teil ist beziehungsweise es der eine stirbt auf jeden Fall, weil der wird dem einen Killer, dem Billy, schießt. Wird noch in den Kopf geschossen. Wird er in den Kopf geschossen. Ob der zweite stirbt, nachdem die sich da ja selber auch so ein bisschen angestochen haben, weiß ich gar nicht. Ja, die sterben. Spoiler-Alarm, im zweiten Teil kommt nämlich raus, dass die Mutter von Billy Loomis der Killer war. Aha. Ja, gespielt von Laurie Metcalf. Roseanne. Wird das irgendwie erklärt? Im zweiten Teil, ja. Okay, dann muss ich Teil 2 gleich gucken, wenn ich zu Hause bin. Ja. Der zweite Teil geht auch nochmal so ein bisschen mehr von der Action ab, aber ist bei weitem nicht so gut wie der erste Teil. Okay. Im zweiten Teil ist es ja auch so, dass quasi das, was der Sydney passiert ist, verfilmt wird. Also im zweiten Teil gibt es einen Film im Film, ja. Der aber im Film Step heißt. Tatsächlich war damals geplant, Scream Step zu nennen. Mhm. Das heißt, das greifen sie auch wieder in dem Film aus. Also sie verarschen ihren eigenen Film in dem Film im Film. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, dass die Maske da auch inspiriert ist, also der Schrei, Scream und so, was macht denn Step für einen Sinn? Step. Ach, Step. Ich habe Step verstanden. Ich denke, laufen, der Step. Nee. Ach, Step. Ach, du Step. Entschuldigung, ich habe auch die ganze Zeit Step. Du hast auch an Step by Step gedacht. Step by Step. Sehr 90er. Step gesagt? Stepped. Ich habe die ganze Zeit Step und dann Schritt. Wie? Was Step. Ist denn da mit Schritt? Ich hatte einen sehr langen Tag, tut mir leid, ich bin das müde. Das macht gar nichts. Nee, alles gut, aber dann macht's wieder Sinn. Ja, okay. Ja. Der Stich. Und so war es halt eigentlich, so sollte Scream in während der Pre-Production, glaube ich. Ach, witzig. Guck, okay. Man kam nachher auch erst nachdem man die perfekte Maske gefunden hat, auf den Namen Scream, weil die Maske halt von dem Schreibbild inspiriert war. Und das ist halt so eine coole Sache, die sich bei dem ganzen Film irgendwie durchzieht, weil der Film, der nimmt sich halt selbst nicht ernst. Also Scream 1 hat eine sehr ernste Stimmung und eine sehr düstere Atmosphäre, aber der Film nimmt sich nicht eine Sekunde wirklich ernst, weil der halt dieses ganze Horror-Genre, was Wes Craven ja mit erfunden hat, auseinandernimmt und erklärt. Der ganze Film sagt ja, das passiert jetzt, weil es ein Horrorfilm so und so ist und das passiert jetzt. Du darfst nicht sagen, ich komme wieder. Genau. Du darfst keinen Sex haben, du darfst, was war noch? Du darfst nicht alleine irgendwo hingehen. Genau, so, ne? Ja. Und ich komme dafür, wieder. Diese Rolle hat ja dieser Randy im Screenfilm, dass der quasi nochmal dem Publikum erklärt, was jetzt in diesem Film passiert und was als nächstes irgendwie Randy passieren wird. Ist im Prinzip ist Randy der Clerk aus Clerks. Ich habe Clerks nie gesehen. Ich auch nicht. Gesehen, oh, nein. Was? Oh nein, ich bin nicht Boys. Der größte Kevin Smith-Fan, muss ich sagen. Ja, ich kann finde ich ihn als Comic-Fan, als Podcaster super, aber ich bin nie wirklich mit seinen Filmen warm geworden. Hast du alle? Ah, nee, du hast gerade gesagt, du hast Clerks nicht gesehen. Welche hast du denn gesehen? Ich habe Dogma gesehen, den ich schon ziemlich gut fand, aber sehr lange, als ich den gesehen habe. Und sonst, den letzten, den ich von ihm gesehen habe, war Tusk. Okay. Wo ein Mensch in einen Walross verwandelt wird. Das ist ein super beschissener Film. Echt? Also wirklich einer der beschissensten Filme, die ich jemals gesehen habe. Das ist auch sehr, sehr absurd. Ein sehr absurder Film. Aber ich finde, es ist einfach kein guter Regisseur. Also ich finde, wenn man sich für die 90er interessiert und man Filmfan ist, dann sollte man Clerks und Mallrats gesehen haben. Chasing Amy ist auch gut. Wenn man halt diesen Kanon irgendwie mitnehmen will, weil es sind ja immer die gleichen Figuren, ne? Und die machen ja in allen Filmen mit und man kann nicht sagen, das ist eine Fortsetzung, aber die spielen alle in derselben Stadt. Jay und Silent Bob. Jay und Silent Bob sind halt immer dabei, ja. Und Silent Bob ist ja Kevin Smith, ne? Ja, ich weiß. Aber Kevin Smith hat ja dann auch noch später, hat er nicht auch noch in irgendeinem Stirb langsam Film mitgespielt? Ja, der hat, glaube ich, in einem Stirb langsam Film mitgespielt, ja. Ich finde ihn als für das, was er in der Comicwelt gemacht hat, das ist ja wirklich in einem. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die so viel über Comics wissen wie er. Ja, ist also halt eine absolute Freak. Koryphäe. Aber mit dem Film wurde ich halt nie wirklich. Na gut, naja, okay. Wurde ich nie wirklich warm. Aber vielleicht gebe ich mit Clerks mal. Ja, also Clerks ist halt wirklich, der ist ja fast wie ein Kammerspiel, weil der spielt ja wirklich nur in diesem einen kleinen Supermarkt. Das ist ja wie so ein Quickie-Mart, ne? Ja. So bei den Simpsons, ne? So, ist einfach so ein kleiner Supermarkt und da ist der Typ, der steht hinterm Counter und dann kommt sein Kumpel rein und dann kommt später sein anderer Kumpel rein und im Prinzip spielt es alles nur dort an dem Counter dieses Supermarkts. Alles spielt sich da ab und das ist fast schon wie so ein Tarantino, wo immer mal wieder so eine Person dazukommt und dann passiert irgendwie, sonst passiert da nicht viel und es ist sehr, sehr dialoglastig. Das war sein erster Film, oder? Ja, genau. Und ist auch extrem Durchbruch hatte, glaube ich. Genau, eigentlich extrem dilettantisch gedreht, aber dafür halt sehr, sehr ambitioniert. Und es funktioniert einfach gut, weil er sich da Mühe gegeben hat. Keine Ahnung. Also ich finde, Clerks kann man gucken. Ich habe mal gelesen, um den Film zu finanzieren, hat er seine komplette Comic-Sammlung verkauft. Ach, Schande. Und als dann ein Studio seinen Film abgekauft hat, hat er quasi seine Comic-Sammlung zurückgekauft. Ah, witzig. Ist dann quasi in diesen Pornshop gegangen und hat gesagt, ich möchte das wieder haben. Ach, das ist ja lustig eigentlich. Ja. Also schon muss man seinen Hut vorziehen, dass der seinen Traum auch nicht aufgegeben hat und umgesetzt hat. Aber wie gesagt, so viele Filme kenne ich nicht von ihm und ich habe wirklich auch gar nicht auf dem Schirm. Tusk ist super beschissen. Na gut, keine Ahnung. Aber Clerks werde ich mir mal geben. Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, weil Moment mal eben, jetzt ich habe auch einen Denkfehler, das ist ja genau der Gag an der Sache. Bei Clerks ist ja, also Clerks spielt ja in einem Video-Rental und deswegen sprechen die ganze Zeit über Filme. Ja. Richtig, das ist ja der Gag an der Sache, das ist gar kein Supermarkt. Und deswegen ist nämlich der Randy im Prinzip wie so der Clerks-Mitarbeiter, weil Randy arbeitet in Scream ja auch in so einer Videothek. Und in der Nacht, wo sie die Ausgangssperre verhängen, leihen sich auch alle irgendwie plötzlich Horrorfilme aus. Ja. Das ist total absurd, aber und dann ist er ja da und redet mit den beiden Killern im Prinzip, wo es natürlich noch nicht klar ist, über Horrorfilme. Und dann haben sie ja auch bei ihm zu Hause irgendwie die Horrorfilmnacht, sind die ganzen Freunde da und keine Ahnung. Und dann erklärt er ja, wie ihr gerade schon sagtet, diese Regeln des Horrors. Mhm. Ist ja irgendwie super witzig und das ist halt der Moment, wo er sagt, ja, und die Jungfrau stirbt halt nie und dann so, hä, wie, warum denn? Und dann, ja, kennst du nicht die Regeln? Und dann fängt er nämlich an, macht Pause im Film und dann fängt er an, die Regeln zu erklären. Das ist ja eigentlich so der Moment, wo die, nicht die vierte Wand durchbrochen wird, das ist ja Quatsch, aber wo diese, wo dieser Kreis durchbrochen wird, dass der Film in sich als Blase existiert. Und dann tritt er da quasi raus, unbewusst, und erklärt Horrorfilme Und gleichzeitig erklärt er auch den Film, in dem er spielt. Also er erklärt das Scream. Stimmt, ja. Und das ist halt eigentlich so der Gag an der Sonne. Und ab diesem Zeitpunkt, ab der Party, passiert es auch die ganze Zeit immer wieder, dass dann, also vorher war es dann auch prinzipiell so, dass es ganz oft irgendwie schon so Anspielungen gab in die Richtung. Aber seitdem er dann diese Regeln erklärt, passiert es die ganze Zeit. Dann in einer Szene lungert er ja dann auf der Couch rum, weil alle abgehauen sind. Mhm. Hinter dir. Nein, genau, dann er guckt halt ja weiterhin hinter. Halloween, den Film. Und sagt dann zu Jamie Curtis Charakter, hinter dir, er ist hinter dir, dreh dich doch um. Und in dem Moment ist hinter ihm halt der Ghostface, der Killer. Und der Typ in dem Ü-Wagen sieht das dann auch nochmal 30 Sekunden verzögert, quasi nochmal wie ein Film. Genau, richtig. Dass er nochmal schreit, hinter dir. Ne? Ja. Das ist schon witzig gemacht an der Stelle. Und dann gibt es ja noch die Szene, wo die Freundin von Stuart, die Tamlin, ja. Die geht ja, glaube ich, Getränke holen. Stuart sagt, komm, wir holen mal ein paar Bier. Ja. Ich komme wieder. Bitch oder was. Und dann wird die ja übelst umgebracht, indem sie von dem Garagentor, glaube ich, geköpft oder zerquetscht wird. Ja, sie hat das Genick gebrochen. Ja. Sie will diese Katzenklappe und passt aber da trotz ihrer dünnen Figur nicht durch und dann fährt er das Garagentor. Ich habe gelesen, knack. Die hat sich übelst verletzt bei den Dreharbeiten. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ja, das habe ich wirklich schon mal gelesen. Ja. Hat aber trotzdem gesagt, dass das dieser Film der beste Dreh in ihrer ganzen Karriere war. Es war wohl eine super Stimmung und alles total geil. Aha. Also meinte, es war wohl das schönste Erlebnis an dem Filmset für sie, an diesem Film mitzuarbeiten. Das finde ich ja immer witzig. Ne? Dann guckst du den übelsten Horrorfilm und dann guckst du im Making-of oder irgendwie so Outtakes-mäßige, alle Backstage lachen sich kaputt und das ist so wie, machen Blödsinn in ihren Kostümen und so. Das ist so, ich war ja Joker gucken und sehr, sehr düsterer Film und habe aber auch jetzt im Internet super viele Fotos von den Dreharbeiten gesehen, wo eigentlich die ganze Zeit nur gelacht wurde. Und ich glaube, das ist auch einfach... Das ist auch nötig, weil sonst drehst du, glaube ich, durch. Sonst drehst du, glaube ich, bei sowas durch. Aber auch wiederum schön, weil es auch wieder zeigt, die Leute nehmen ihre Arbeit halt ernst, aber die nehmen sich halt nicht besonders ernst. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass so ein Wes Craven ein ziemlich lustiger Dude war. Ich meine, Nightmare on Elm Street ist ja auch kein bierernster Horrorfilm. Da steckt ja auch irgendwie eine fantastische Ebene hinter, dass das alles in den Träumen passiert. Und schon allein Freddy Krüger ist ja schon fast ein witziger Charakter. Der reißt ja auch nur One-Liner. Aber leider erst ab dem vierten Teil wird aus dem so ein One-Liner. Das fand ich nie so gut. Ich fand also, in Nightmare on Elm Street ist er ja wirklich noch ein... Da gibt es keinen One-Liner, da ist er einfach nur ein Typ mit Krallen an den Händen, an den Handschuhen. Diese One-Liner, die wurden erst, ich glaube schon im dritten Teil ein bisschen eingebaut, aber da waren die noch so ein bisschen subtiler. Danach wurde es mir ein bisschen zu platt. Irgendwann war echt nur noch ein dummer Spruch nach dem anderen. Muss ich zugeben, dass ich da zu schlecht im Thema bin. Ich kenne nur den ersten Teil. Ich muss sagen, Freddy Krueger ist von all den Kollegen einer, den ich immer am schlimmsten fand. Also ich fand den überhaupt nicht witzig. Ganz im Gegenteil. Witzig fand ich den auch nie. Ich finde aber nach wie vor, dass der Film mit die geilste Idee aller Zeiten hat. Ich meine... Da ist ein Killer, der bringt dich in deinem Schlaf. Ja, du hast danach Schiss gehabt, zu Bett zu gehen. Das hatte ich nie, nein, das jetzt nicht. Also ich schon. Ja, genau, aber dieser Kniff, dass genau das passiert, sodass du denkst, okay, in dem Film wird man in seinem Traum umgebracht, wenn ich jetzt einschlafe, ich habe keine Kontrolle darüber, weil sonst alles andere, ich meine, auf der anderen Seite, alles andere kann theoretisch auch passieren. So der ganze Scheiß wie Texas Chainsaw Massacre, das baut ja auch alle, oder hier haben wir vorhin noch drüber geredet, Schweigende Lämmer, baut ja auch alles auf echten Serienmördern auf. Ja, da gibt es alles gestört, also wir Menschen viel, sind ja einfach nur kaputt. Absolut. Da gibt es ganz viele krasse Sachen, ne? Auch gerade aktuell jetzt wieder, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht nochmal so ganz kurz, ich persönlich, weil mich so ein bisschen an Scream, ich will nicht sagen gestört habe, aber weil ich auf jeden Fall sagen muss, ich finde von allen Horror-Mörder-Figuren in Filmen, finde ich diesen Scream-Dude, also erstmal finde ich die Maske überhaupt nicht gut. Nee, ich finde die mega. Ich finde die so billig, ich finde die so cheesy. Iconic, großartig. Iconic ist die. Ich finde die mega. Aber ich finde die halt nicht gut. Ich hatte die auch als Maske. Auf den Knopf gedrückt, kam Blut aus der Maske rausgelaufen. Okay. Da war so eine komische Himbeersoße. Und ich finde... Hab ich mir ein EMP bestellt. Ehrlich? Geil. Ich finde auch ihn als Mörder nicht gut. weil ich finde ihn sehr tollpatschig. Ne? Er kriegt ja in dem Film irgendwie 7-mal von irgendwelchen Teenie-Girls dann die Tür vor die Birne gehauen. Dann stolpert er ständig und fällt ständig hin. Ich glaube, er hat eine dumme Maske auf, mit der du eigentlich über eine Halloween-Party gehst und du siehst so wenig, dass du eigentlich aus dem Ort fliegst. Finde zum Beispiel, wenn man jetzt mal wirklich den Vergleich zieht zu Halloween, ich finde halt Michael Myers 10-mal geiler, weil der immer nur langsam läuft, der rennt gar nicht. Und aber richtig trotzdem. Aber Michael Myers ist ja auch eine übernatürliche Figur. Genau. Und Scream ist ja in keinster Weise irgendwie. Aber wir reden ja über Filme, von daher müssen wir so ein bisschen diese Klassiker. Also, wenn man jetzt sagt, also Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, das ist ja alles eine Riege so. Die stehen ja irgendwie, die stehen im EMP-Katalog ja alle auf einer Seite, die Figürchen. Das stimmt. So, da kann man ja mal sagen, wen finde ich, also ich finde die Maske doof, muss ich ehrlich sagen, ich finde ihn ziemlich tollpatschig. Ich fand Michael Myers cool. Sarah sagte, also meine Frau, als wir den geguckt haben jetzt zur Recherche, sagte irgendwie, ich finde es gut, dass der die ganze Zeit auf die Fresse fliegt und irgendwie so dumm ist. Der ist dumm, ne? Ja, der ist dumm. Ja, die sind ja auch dumm. Hat so ein bisschen so richtig dumme Teenager. Hat so ein bisschen so Slapstick-Douchebag-Stellen teilweise, ne? Ja, total. Gerade als Tamlin da irgendwie, er rennt hinter ihr her und sie macht so das Eisfach vom Kühlschrank auf oben und er rennt da voll vor und legt sich aufs Maul. Kriegt er erst eine Bierpulle vom Kopf geworfen, dann kriegt er nur eine im Schritt. Genau, richtig. Dann nicht nur einer boing eingespielt, so ist echt alles. Ja, das ist im Prinzip das Einzige, was später bei Scary Movie passiert ist. All diese dummen Slapstick-Szenen mit blöden Soundeffekten und mit dummen Personen dahinter. Aber auf der anderen Seite finde ich das halt irgendwie gut, weil so ein Serienmörder ist ja auch nur ein Mensch. Und wie gesagt, so in so einem dummen Kostüm. Und ja, du bist ja nicht jeder Serienmörder ist ja irgendwie ausgebildeter Kampfsportler. Nein. Der sich irgendwie, oder Balletttänzer, der sich irgendwie extrem filigran durch jedes... Kampfsportler oder Balletttänzer. Ja, oder Jean-Claude Gott, Van Damme, der war beides. Ja, siehst du? Guck mal, siehst du? Den meinte ich nämlich. Nee, aber ich meine, irgendjemand, der sich halt irgendwie körperlich so zu eigen ist, dass der halt nicht auf die Fresse fliegt, wenn er in einem absurd blöden Kostüm steht. Wir können ja fragen, wir haben ja jemanden da. Wie konnte man denn durch die Maske mit der Himbeersoße sehen? Erinnerst du dich da noch dran? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, aber das ist doch der Gag. Normalerweise, weil diese Killer sind meistens absolut unkaputtbar. Ne? Normalerweise du kannst machen, was du willst. Ja. Die fallen irgendwie aus dem dritten Stock. Du denkst, yeah, cool. Und dann oder die haben so eine Schwäche, die man aber erst herausfinden muss. Ich glaube, das ist ja bei Freitag der 13., glaube ich, so. Da ist, glaube ich, Feuer. Ne? Ist das richtig? Nee, ist Wasser. Wasser ist es, Entschuldigung. Jason Voorhees ist ja im See ertrunken ist. Ach genau, und der brennt und da passiert nichts, genau. Der ist ja auch ein Untoter. Dass die so eine Schwäche haben und die muss man aber erst rausfinden. Ja, das stimmt, die beiden sind halt menschlich oder sehr menschlich. Ich würde wahrscheinlich auch stolpern, wenn ich mit so einem komischen Kuttengewand und so einer Maske, wo ich nichts sehe, dir jetzt hinterherrennen würde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Emanzipation des Horrorfilm-Killers bei Scream, genauso wie beispielsweise 28 Days Later das für Zombies war. Weil irgendwann hast du halt 100 Filme gesehen, wo der Killer langsam geht und irgendwie so einfach nur so ein Psychotyp ist und alle schreien und rennen weg und er geht so in seinem Stechschritt aber so langsam hinterher. Ist trotzdem schneller. Und ist trotzdem immer genau überall und ist total bescheuert. Überholt dich oder kommt irgendwie auf der anderen Seite des Hauses auf einmal raus und denkst dir, da kann der unmöglich jetzt gewesen sein. Und deswegen ist so der Scream-Killer oder die beiden halt ist so der Punkt, wo du denkst, okay, die sind jung, die sind ungestüm, die wollen töten, die sind dumm, die rennen. Und die denken auch nicht nach und rennen auch deswegen die ganze Zeit vor irgendwelche Türen oder was. Ne? Und deswegen finde ich das gar nicht so abwegig. Nein, das ist ja auch Geschmackssache. Ne? Ein anderer Punkt, den ich persönlich noch finde, ist, mich hat die Musik in dem Film, da habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt im Vergleich zum Beispiel auch dann wieder zu Halloween, wo ich dann am Ende dachte, das musikalisch der absolute Wahnsinn, hat mich bei Scream nichts abgeholt. Aber wir gucken jetzt rüber zu Patrick, der jetzt gerade schon einen kleinen... Anfall kriegt. Die Musik von Marco Beltrami in Scream ist, ich weiß noch, das war, als ich den Film das erste Mal verschlüsselt auf Premiere gehört habe, achtet man natürlich da mehr drauf. Das Thema total abgeholt von Scream. Das Thema, ich kann euch das nachher nochmal per WhatsApp schicken. Ich finde das... Das können wir an der Stelle auch mal einspielen. Eins der besten Horrorfilm-Themen aller Zeiten. Thank you. Erlebnismusik wirklich gut ist, aber ich hatte sie auch genauso wie du überhaupt nicht in Erinnerung. Nein. Wobei sowas, so ein Thema zu schreiben wie das Halloween-Thema, ja, ist natürlich auch schwierig. Das ist schwierig. Du musst John Carpenter sein, um dieses Thema zu schreiben. Ja, weil natürlich. John Carpenter, er hat für die meisten seiner Filme die Musik komponiert und eingespielt. Ja, das sind dann so, das sind dann so. Und der ist auch einfach so ein richtiger Themengott. Ja, da kommt nichts dran dann, ne? Gut. Der ist ein Themengott, weil der aber auch sehr einfach strukturierte Sachen findet, ja, macht, und das finde ich total super an ihm. Ich auch. Marco Beltrami, ich glaube, ich habe ganz großen Crap gerade mit Terminator erzählt. Das macht nichts, das ist auch Teil des Podcasts, dass wir manchmal ganz großen Crap erzählen. Ja, wir sind im Prinzip Pixel und Plastik Untertitel, die drei mit dem gefährlichen Halbwissen. Also richtig, die zwei lustigen drei. Ja, auf jeden Fall extrem viele Filme komponiert, das hört gar nicht auf hier. Warum guckst du mich jetzt so an? Nix. Wer hat denn die Musik zu Terminator gemacht? Da muss ich nochmal eben nachgucken. Guck mal. Haben wir noch was zu Scream? Ja, also im Prinzip, wir haben halt schon über diesen Kniff geredet, dass es zwei Killer waren. Und der Kniff, dass halt der Film sich so ein bisschen selber erklärt und dekonstruiert, das ist halt das, was den sehenswert und spannend und einzigartig macht für die Zeit. Und deswegen finde ich, ist Scream extrem gut gealtert. Mhm. Man kann den wirklich noch gucken. Ich finde den immer noch sehr spannend. Klar sind die Dialoge jetzt nicht brillant, aber wo sind die das schon mal in einem Horrorfilm? Aber die sind glaubwürdig, weil die Teenager in dem Alter sind ja auch nicht brillant. Genau. So, worüber sollen die sich unterhalten? Das ist richtig. Das ist halt so richtig American Teenagers in der Schule und so weiter. So doof, gemein und das ist schon alles irgendwo glaubwürdig. Das ist richtig. Es hat eine Liebeserklärung, andere Horrorfilme. Ja. Das, ganz besonders halt Halloween. Mir fällt nämlich gerade wieder ein, wenn Billy Sydney in ihrem Zimmer ganz am Anfang besucht, läuft im Hintergrund Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Club. Mega gut. Der halt auch in Halloween gespielt wird. Ja, bloß. Ah, ja, okay. Wenn Michael Myers, glaube ich, zum ersten Mal mit dem Auto durch Haddonfield fährt. Aber da sind ja noch. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eine Coverversion, die da läuft. Also ja, ist nicht Blue Oyster Cult. Das ist nicht, das ist eine Coverversion, genauso aber wie am Ende von The Frighteners mit Michael J. Fox auch eine extrem geile Coverversion von Don't Fear the Reaper läuft. Okay. Auch mein Lieblingsfilm mit The Frighteners. Aber sind da nicht auch noch andere Anspielungen da? Ich meine, in der Videothek läuft da auch noch Frankenstein. Liegt nicht irgendwo noch ein Hellraiser-Film rum? Also da sind ja ganz viele Horror. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es leider nicht geschafft, ihn nochmal zu gucken. Ja, ich habe ihn, sehr oft gesehen, deswegen kann ich noch einigermaßen gut abspulen in meinem Kopf, aber so diese kleinen Details, da kann ich jetzt nicht so drauf zugreifen. Da sind ganz viele Anspielungen. Ja, die nennen ja auch ganz viele Filme. Genau, schon alleine, weil Randy in der Videothek arbeitet. Und dann sagt irgendwie an dem Videoabend, sagt dann die Sydney auch irgendwie, warum macht eigentlich Jamie Lee Curtis in all diesen Horrorfilmen mit? Zählt so ein paar auf und dann sagt Randy, weil sie am besten schreien kann. Ja, das stimmt. Und das finde ich eine ganz witzige Analogie zu dem Titel. Das stimmt. Eigentlich. Was sie tatsächlich wirklich sehr gut kann, wenn man sich die Filme im Original Ton anguckt, ist das schon ziemlich gut. Ich habe mir vor ein paar Tagen The Fog gekauft von John Carpenter. Ja. Da spielt sie ja auch mit. Und liegt der nicht auch? Ist das danach oder davor produziert? The Fog ist, The Fog ist von 1980, der kam nach Halloween. Ja, aber vor Scream, liegt der nicht da auch irgendwo rum? Möglich. Kann sein. Ich glaube, alles von John Carpenter taucht in diesem Film. Ja, ja, kann gut sein. Ja. Weil ich glaube, also ich würde jetzt behaupten, Wes Craven und John Carpenter haben das Horrorfilm-Genre und gerade den Slasher Film geprägt wie kein anderer Regisseur. Dennis hat ja schon gesagt, danach kam ja auch eine ganze Welle noch an diesen. Genau, richtig, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Wie heißt der denn? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Genau, durch Scream kam, war der Horrorfilm auf einmal wieder. Ist Chucky auch so ein Ding? Ja, Chucky ist auch ein Slasher-Film, ne? Ja, aber ist auch ein Slasher-Film, ne? Chucky ist ein Slasher. Ja, ich frag das jetzt. Schon irgendwie so eine Art Slasher. Irgendwo, ganz streng genommen natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass man Chucky, also Child's Play, ich glaube im Original heißen die halt Child's Play, was ja in einem Rutsch mit Halloween und Freitag der 13. und so genannt wird. Aber das war ja ganz lang einfach gar nicht mehr in Horrorfilmen. Ja, eben gar nicht. Das war in den 80ern, in den 70ern und 80ern war das, neben den Actionfilmen war das der Obershit. Und dann war das ganz lange wollte es keiner mehr sehen. Ich glaube, das war so ein Grund, warum Friedhof der Kuscheltiere 2 irgendwie so gefloppt ist an den Kinokassen. Und dann kam halt 1996 Wes Craven mit Scream und hat eigentlich was ins Kino gebracht, was es schon mal gab. Und das ist einfach nochmal komplett aufgegangen. Und auf einmal kamen nur noch Horrorfilme raus. Ich glaube... Das war so wie heute alles an Comicfilmen und an Superheldenfilmen, das Ding ist, war zwischen 96 bis, ich behaupte es einfach mal, 2001, 2002 Horrorfilme. Ja. Horrorfilme waren der Shit. Und ich glaube... Das ist auch so ein Grund, warum ich so ein Horrorfilm-Fan bin, weil das in meiner Pubertät, meiner Jugend halt das Ding halt war. Ich wollte gerade sagen, das hat auf jeden Fall, glaube ich, auch was Generationsbedingtes zu tun, oder da hat das was mit zu tun, weil die Horrorfilme aus den 80ern und 90ern waren Sachen, die unsere Eltern kannten. Ja. Da waren wir gerade eben erst geboren. Natürlich haben wir da auch keine Horrorfilme geguckt. Ja. Und dass sie dann abgeflacht sind, war halt wahrscheinlich auch so, weil unsere Elterngeneration dann irgendwann gesagt hat, boah, ich kann keine Horrorfilme mehr sehen. Es gibt ja. Und dann gab es Anfang der 90er irgendwie so Rom-Coms. Dann kamen so irgendwie Sachen wie E-Mail für dich und keine Ahnung, Schlafen ist in Seattle. Genau, das war auch irgendwie ganz, ganz lange der absolute Shit. Das Ding in Hollywood, genau. Und unsere Generation, als wir nämlich dann Teenager waren, genau dann kam Scream. Ja. Und das war für uns natürlich so, oh mein Gott, ja, brutale Blutfilme. Oh ja. Und dann kamen sie alle raus. Und das war dann unsere Generation, obwohl ich die Älteren natürlich alle besser finde. Aber die habe ich auch später erst für mich natürlich, glaube ich, dadurch entdeckt. Also ich meine... Ich habe auch als Ende der 90er angefangen, die Älteren und auch die splatterigen Sachen zu gucken. Ja. Ich hatte so eine ganz kurze Phase in Splatterfilm, habe dann aber später für mich entdeckt, dass das halt nichts für mich ist. Aber ich glaube auch, dass ich halt durch Scream halt auch auf Halloween aufmerksam wurde. Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr genau sagen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich hatte mir damals so ein Buch gekauft, das war so eine Art Horror-Enzyklopädie, die auf Scream beruhte, also halt wie viele Liebeserklärungen in Scream an andere Horrorfilme vorkamen. Das war ein richtig geiles Buch. Ich wünschte, ich hätte es noch. Und da standen halt so viele Horrorfilme drin, die ich dadurch entdeckt habe. Unter anderem halt die Nightmare on Elm Street Filme. Ich glaube wirklich Halloween. Und da hat sich ja eine ganz neue Welt für mich geöffnet. Also ja, die Welt ist ja da. Ne? Also die Filme waren ja auch nie weg, die waren ja nur aus dem Mainstream. Man genau, muss es weg. Nur für also, richtig. Wenn du in die Videothek entdecken. Gegangen bist, es gab ja noch Zeiten, wo ich mit meiner, also als ich gerade mit meiner Frau zusammengekommen bin, da war das immer so, dass wir am Wochenende dann immer in die Videothek gefahren sind nach Atlantis und haben uns da Filme ausgeliehen. Meine Frau war ein großer Fan von Horrorfilmen und diesen ganzen Zerstücklungs-Saw-Geschichten und so. Und wenn du dann in die 18er-Abteilung gehst und gehst dann eben nicht zu den Erotikfilmen, sondern zu den Horrorfilmen, da stehen halt so viele My Bloody Valentine's Day. Und also die Dinger, die werden immer noch zuhauf gemacht. Interessiert nur einfach nicht mehr ganz so viele. Oder hat man eine Zeit, ja, und eigentlich vor allem nicht so qualitativ. Und qualitativ nicht der Hit. Diskrepanzen. Da gibt es extreme Diskrepanzen, genau. Da ist vieles B-Movie. Vieles, also 95% aller Horrorfilme ist absoluter Kernschrott. Ja, und Scream 1 ist, wenn man mich fragt, einer der wenigen und vielleicht sogar der einzige wirklich hochwertige Slasher-Horrorfilm aus der Zeit. Ja. Aus den 90ern. Ja. Weil der ja, also das ist genau der Punkt. Der hat diese Welle losgetreten und der Rest war aber alles scheiße. Ja, ich weiß, so was gut. Du letzten Sommer getan hast. Super scheiße. Das war doch der Typ mit dem Haken, ja, ne? Mit diesem Fleischerhaken. Ja, Film. Der auch wirklich. Und da kam doch, ich weiß immer noch, was du letztes Mal. Ich weiß immer noch, ja, klar. Immer noch. Und das so. Hat einfach jeder, nicht jeder aufgehört. Von diesen Filmen, die in dieser Welle dann kamen, hatte dann auch diverse Nachfolger, die waren alle scheiße. Jeepers Creepers 1 fand ich super. The Faculty, ja, aber das war ja auch ein Remake. The Faculty war auch nicht der Hit. The Faculty, und dann gab es noch, warte mal, nach, ich weiß, was du letztes Mal getan hast, da gab es auch noch der mit dem Urban Legends? Nee, wie heißt der nochmal? Düstere Legenden. Boah, ja, auch ganz doof. Auch richtig hab schlecht. Habe ich damals mit meiner Schwester geguckt. Es war einfach alles eine schlechte Kopie von Scream. Genau, richtig. Alles The kopiert. Hatchet gab es dann mal Hatchet, eben, genau. Stimmt. Und, alle fürchterlich. Und das ist halt der Punkt. Genau The diese Sachen. Final Destination. Boah, da gibt es doch irgendwie 8, 9 Stück von. Ja, oder hier, den ersten fand ich super, als der rauskam. Ja. weil ich diese Grundprämisse, du springst dem Tod von der Schippe und dann verfolgt er dich so lange, bis er dich kriegt. So, ey, lass du mich warst dran, deine Zeit ist gekommen, ne? Ja, ja, und ich muss dich jetzt holen. War einfach, das fand ich eine neue Idee. Genau. Aber danach ging es hat sich auch so schnell totgelaufen. Wrong Turn fand ich auch übel. Nee, fand ich nicht gut. Fand ich wirklich nicht gut. Aber Wrong Turn war doch so ein Torture-Film, oder nicht? Ja, nein, das war der halt auch so, eine, so wirklich. Es war halt nicht so ein richtiger, war halt nicht ein Killer, es waren ja voll, glaube ich, so verschiedene degenerierte Waldmenschen so. Ach ja, das war dieser Aber es war auch eine Gruppe von jungen Menschen. Aber eigentlich war Wrong Turn sowas wie eine Teenie-Variante von Beim Sterben ist jeder der Erste oder der Letzte mit Burt Reynolds. Kennt ihn jemand? Nee. Mit dem, da werden die auch von so degenerierten Typen gejagt. Sehr guter Actionfilm aus 80ern, glaube ich. Klingt gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Was mag ich mit Reynolds? Ja, der ist super. Der ist auch halt cool. Die Szene, der Film hat die Szene, die ja immer wieder in Filmen aufgegriffen wurde oder nachgemacht wurde. Nee, und zwar der gruselige Banjo-Spieler. Hat dieser Film quasi erfunden. Aha. Das ist es gibt auch eine Vergewaltigungsszene in dem Film, aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Also es ist ein bisschen, man rechnet nicht mit dieser Szene, sagen wir es mal so. Nicht schlecht. Ja, der ist wirklich sehr gut. Ist aber ist mehr so Abenteuer-Action-Film. Sehr guter Film. Ja. Naja, Sterben ist jeder der Erste, glaube ich, oder der Letzte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das ist aber nicht wieder mit dem Kanu da rumfahren. Oder? Doch, das ist der mit dem Kanu. Boah, diese Szene ist aber ganz übel, da wo diese Hillybillys da, ne? Ist also, ja, die ist wirklich übel, aber es ist halt... Die ist ganz übel. Die wurde ja dann leider auch schon mal hin und wieder parodiert, auch bei Family Guy übrigens. Aber das kann ich gar nicht sehen. Dann habe ich komplett raus. Was Schlimmeres gibt es für mich nicht. Nee, ich komme auch gar nicht auf Vergewaltigungsszenen. Klar, ich hab ja, bist damals... Du bei Lars von Trier genau richtig, ne? Deswegen bin ich... Ich hab bei Lars von Trier, wie gesagt, nur weil ich vorhin gesagt habe, dass ich das respektiere, was er, glaube ich, als Künstler, habe ich zwei Filme von ihm gesehen. Das war Antichrist und das war The House That Jack Built. Und ich kann mich bei Antichrist an keine Vergewaltigungsszene. Ja, aber deswegen habe ich ja zum Beispiel auch ein kleines Problem stellenweise mit Pulp Fiction, so, weil die Szene muss ich immer vorspulen. Da ehrlich? Ja, voll geht gar nicht. Übrigens habe ich mal hier gerade eine Liste von Slasher-Filmen. Es gibt tatsächlich einen Film, der heißt Patrick lebt. Ja, da habe ich auch schon mal. Ist ein italienischer Horrorfilm aus dem Jahre 1980 und ist auch ein Slasher-Film. Ja. Patrick lebt. Patrick lebt, das ist... Schön. Ja. Nur mal so, der junge Patrick. Der junge Patrick. Um den geht's. Ja. Ja gut. Habe ich aber auch schon von gelesen. Patrick lebt. Dann haben wir diese ganze Slasher-Welle, die dann irgendwie in den 90ern kam, auch kurz abgehakt. Aber das ging auch schnell. Wie gesagt, da war auch echt saumäßig viel Schrott bei. Und, wie bei so vielen Sachen ist das ja so. Wenn man einer mal so ein gutes... gutes Vorbild liefert. Klar, dann kommen alle die Copycats an. Ne, ich meine, es ist halt auch nicht jeder Film, wo irgendwelche Roboter oder Cyborgs kommen, ist auch kein Terminator. Das ist nun mal so. Und nicht jeder Sportboxfilm oder Kampfsportfilm ist ein Bloodsport oder so. Alles, was Kampfsportfilm ist das noch krasser. Bloodsport gut, aber ich glaube, danach gibt es keinen anderen guten Kampfsportfilm mehr. Also gibt es schon, aber da ist auch 95% Scheiße. Dasselbe ist ja gerade bei, und das sage ich als absoluter Comic-Fan, jeder Nebencharakter kriegt gerade seinen Hauptfilm. Ja, genau, jeder Nebencharakter. Das ist so unnötig. Und manchmal auch, wo man denkt, so, warum die? Ne? Ja, warum diese Person? Da, ich meine, es gibt auch geile Nebencharaktere. Und warum macht nicht irgendjemand mal einen neuen Spawn-Film? Ich bin auch einfach gespannt, wann diese Comic-Welle jetzt mal abebbt, naja, damit so wieder was Neues kommt. Ich bin gespannt auf den... so hart, ne? Ja, ich bin gespannt auf die Geld neue Welle, die kommt. Ja. Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn zum Beispiel dann halt wieder Horrorfilme irgendwie wieder so aktuell werden, weil es auch dazu führen würde, dass man sich vielleicht wieder mehr Mühe bei also, guten Horrorfilmen geben. Es gibt ja so alle paar Jahre mal so diesen einen Horrorfilm, wo ich denke, oh, der ist aber anders als die anderen 5000, die ich in den letzten 10 Jahren mir mit Absicht nicht angeguckt habe. Absolut. Und das wäre jetzt Summer of 84 zum Beispiel bei mir. Ja, das ist ja für mich, ich hab den ultimativen Horrorfilm für mich für die nächsten Jahre halt schon gefunden. Das ist Hereditary. Habe ich nicht gesehen. Großartig. Sagt mir noch nie gehört. Nee. Also mein letzter Horrorfilm, den ich richtig geil fand und überraschend, weil ich den so nicht erwartet habe, wie er war Get Out. Ja, habe ich gesehen. Fand ich ziemlich gut, fand ich wirklich, wirklich gut. Aber ich kann euch nur sagen, wenn man möchte, guckt euch Hereditary an. Es ist für mich steht es auf einer Ebene mit der Exorzist. Ich werde ihn mir angucken. Ich kann sagen, den letzten, fällt mir jetzt gerade ein, dass ich den letzten mit meiner Freundin gesehen habe. Den letzten aktuellen Horrorfilm, den ich gesehen habe, war It. Also die neue Auflage von S. Ja gut, die habe ich ja gesehen. Ja, die fand ich nicht so gut. Ich fand die gar nicht übel. Fand den auch nicht so schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, also der fing auch schon ähnlich jetzt wie Scream ganz übel an. Fand ich besser als den neuen Friedhof der Kuscheltiere. Weil diese, ja, keine Frage, keine Frage. Aber diese Szene, wie S dann da, ich meine, es ist ja, also Pennywise ist ja im Original, ist ja so ein bisschen auch, wo man so denkt, man lacht ein bisschen über den, ich meine, Clowns sind ein bisschen creepy, aber man denkt ja am Anfang auch, ja, was willst du eigentlich so, ne? Aber dann, der wird ja sehr brutal dargestellt, wie er dem kleinen Jungen in der ersten Szene ja den Arm irgendwie komplett abreißt. Ja, das oder, ist eine heftige Szene. Oder abbeißt und dann dieser Arm so lang wird. Das und kann ich auch nicht. Beim Original Pennywise hast du ja erstmal gedacht, der kriegt einen Backpfeife, da ist er still. Ne? Aber der kriegt ja dann so Zähne und so. Den fand ich schon ziemlich übel. Ja, das ist halt auch so richtig typisch Stephen King. Du kannst da halt auch eigentlich nichts ernst nehmen, weil das ist alles so auf so einer Psycho-Ebene, wo du denkst, okay, in jedem Stephen King-Film geht es eigentlich um irgendwelche Kaputten, die halt irgendwelche Visionen haben und du weißt nicht, was ist jetzt echt, was ist eingebildet und deswegen kann ich die Stephen King-Filme halt nicht so richtig ernst nehmen. Aber ich fand den ganz, entertaining. Ich weiß, wo ich da gerade bin. Das ist fast wie bei einem Dario Argento. Ich kann, keine Ahnung. Gibt's auch, also, die finde ich besser als alles. Es gibt sehr wenig gute Stephen King-Filme. Ich fand es jetzt auch nicht als Film scheiße. Nein, das ist ein guter, das ist ein spannender Abenteuerfilm mit Kindern, der blutig ist. Aber es ist halt für mich. Ja, es ist so ein bisschen so wie die Goonies im Blutig. So, ja, es ist, es hat für mich. Stimmt. Also die Kernessenz vom Buch, das ich jetzt allerdings auch nicht so gut finde. Ich bin großer Fan von Stephen King Büchern. Es hat mich nie so wirklich abgeholt. Aber trotzdem fand ich, dass der Kinofilm die Kernessenz vom Buch nicht so wirklich getroffen hat. Und ich sag bewusst nicht Neuverfilmung, weil es die erste Verfilmung von S ist. Weil der Film aus den 90ern war halt eine Fernsehproduktion. Der lief nie im Kino. Ja, das ist so. Curry. Genau, das ist so. Das ist ein Zweiteiler, ne? Es war ein Zweiteiler. Mhm. Und der Film, der jetzt in den Kinos war, ist die erste Kinoverfilmung. Deswegen kriege ich immer so einen leichten Tobsuchtanfall, wenn Leute immer so, die Neuverfilmung, die ist so scheiße. Es ist halt keine Neuverfilmung. Es ist die allererste Verfilmung, die es hier von S im Kino gab. Ach so, okay. Kinomäßig, ja, gut. Das und ich kann auch nicht verstehen, wie Leute diesen Fernsehfilm gut finden. Der ist einfach nur. Der ist Film nicht gut. Ist einfach alles scheiße. Es ist alles scheiße an dem Film. Und ja, Tim Curry, der macht das halt cool, aber trotzdem ist der Film, die Schauspieler sind scheiße, der ist scheiße gedreht, der hat scheiß Musik, der ist einfach ein absoluter Scheißfilm. Das ist, ich kann das nie verstehen, wie der immer so hochgehoben wird von allen, so, der war so gut, der war so gruselig. An diesem Film ist nichts gruselig. Der ist einfach nur Kacke. Ich mag den überhaupt nicht. Ich habe mir den auch wirklich mehrmals versucht, nochmal anzugucken, weil ich gedacht habe, vielleicht macht's ja irgendwie Klick. Aber, der ist einfach richtig scheiße. The Grudge habe ich gerade hier nochmal stehen. Habe ich auch nie gesehen. Den fand ich ganz gut, ehrlich gesagt. Den fand ich ganz gut. Den sehe ich gar nicht. In dieser Regel, ne? Nein, das ist halt ein Horrorfilm. Aber, Vor allen Dingen ist das ja ein Remake von dem japanischen Horror. Ja, genau. Japanischer Horror ist nochmal ein ganz anderes. Ja, ich sag nur so grob über Horrorfilme. Japanischer Horror hat nichts mit Slashern oder Splatterfilmen. Nein. Ich sag nur grob Horror. Ja, einschließen, du kommst nicht raus und musst dir den japanischen The Grudge angucken. Das fällt, glaube ich, unter Folter. Ja. Ja, also das fällt unter Folter. Ich finde den großartig, den Original. Ich habe den Original nicht gesehen, deswegen ist so fucking gruselig. Ja, das geht jetzt einfach nur darum, dass ich nur einmal so überlege, was kommt gerade so. Oder auch der Original Ring. Also ja, The Ring, genau. Ja. Und natürlich. Fantastisch. Dadurch, durch Scream, ich behaupte es jetzt einfach mal, ohne Scream wäre Blair Witch Project niemals durch die Decke gegangen, weil, wie gesagt, Scream, diese Horrorfilm-Ära einfach wieder eingeläutet hat. Stimmt, eigentlich, ja. War Blair Witch nicht vorher? Nein, Blair Witch kam 1999, glaube ich. Nicht. Echt? Oh, ja, okay. 1999. Fand ich übrigens auch total nervig, Blair Witch. Allein schon die ganze Kamera. Ersten fand ich gut. Boah. Ich finde den weil ersten, er halt so der jagt mir nach wie vor eine Heidenangst ein. Ja, weil das so Found-Footage-mäßig ist. Absolut. Das wirkt so real. Absolut. Man sagt ja auch irgendwie, die Schauspieler haben ja beim Set irgendwie auch nicht alles gesagt gekriegt. Nee, die haben die wirklich angegriffen nachts und so. Genau, die mussten spontan reagieren. Fand ich schon ziemlich geil. Das, also ich glaube, dass das haben, ich weiß nicht, ob die das auch nur behauptet haben, um Publicity zu betreiben. Machen, ja. Weiß ich nicht so genau, kann ich nichts zu sagen, aber ich fand den trotzdem auch gut, obwohl das Ende irgendwie einfach nur behämmert ist. Ich finde das Ende nach wie vor so. Ist super gruselig, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es einfach behämmert. Ich habe vor 2 Jahren, war das, glaube ich, die offizielle Fortsetzung im Kino gesehen, war gar nicht gut. War gar nicht gut. Der zweite Teil war auch so richtig übel scheiße. Das ist einer der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten. Absolut, aber dadurch habe ich Marilyn Manson kennengelernt, weil der damals den Song Disposable Teens dazu gesteuert hat. Das ist auch nochmal ein Thema für den Podcast, die schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten. Könnten wir vielleicht nächstes Jahr Halloween machen. Gibt es so viele schlechte Horrorfilme. Unsere lieblingsschlechten Horrorfilme oder die schlimmsten, ich weiß auch nicht. Könnten wir mal ausarbeiten und unter der Prämisse, dass wir das vielleicht nächstes Jahr machen, könnten wir eigentlich auch diese Folge abschließen. Wir haben jetzt echt eine ganze Menge gequatscht. Wir haben sehr, sehr viel nicht über Scream gequatscht, aber es hat mir viel Spaß gemacht. Ebenso. Habt ihr noch abschließende Worte zu dem Film? Oder? Ich habe alles gesagt. Eine Frage noch. Macht ihr Halloween irgendwas? Ist irgendwas bei euch geplant? Nein. Macht ihr irgendwas? Oder doch, eigentlich sogar schon. Ich spiele Halloween ein Konzert. Ah, mit Mark My Waves? Nee, mit Bold. Wo? In Köln, in der Halle am Rhein. Halle am Rhein? Wir spielen beim Hypnodrone Fest. Das klingt oder nice. So ähnlich, mit dem Hypnodrone Ensemble. Das klingt nice. Wir machen wirklich nur Drone. Wir haben extra für dieses Konzert haben wir einen 35-minütigen Song geschrieben. Okay. Wir haben Halloween immer was gemacht, eigentlich, weil meine Frau am 30.10. Geburtstag hat, dann ist ja ein Tag später. Wir haben eigentlich immer so eine Halloween-Geburtstagsparty bei uns gefeiert. Da kamen Menschen dann ein bisschen verkleidet zu uns in den letzten Jahren und wir haben auf dem großen Fernseher so alte Horrorfilme, so cool. Schwarz-Weiß-Dinger, habe ich dann immer so bei YouTube nebenbei, habe ich die dann angemacht, hat die so im Hintergrund so flackert. Schön. Und wir haben ein bisschen Bowle getrunken und so. Der aber meine Frau ja jetzt nicht mehr feiern kann, da sie ja schwanger ist. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Machen wir dieses Jahr auch nichts und gucken wahrscheinlich ganz ruhig. Ich habe dir noch gar nicht dazu gratuliert. Ich weiß gar nicht, ob du das bewusst wahrgenommen hast. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht bewusst wahrgenommen. Genau. Nein. Genau. Nee, hat sich ja wirklich das letzte Mal jetzt das Jahr gesehen. Ja, vielen Dank. Deswegen machen wir dieses Jahr keine Feier. Ich glaube, das letzte Jahr waren wir bei euch in der Krümelküche noch feiern. Da war ich noch als Henker verkleidet mit einer großen Axt und einer Kapuze und du als Zombie-Kellner, glaube ich, mit weiß geschminktem Gesicht und Bart. Oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht. Aber sonst es war definitiv nicht letztes Jahr. Dann war es vorletztes Jahr. Dann hatten wir die Krümelküche nicht mehr. Dann war es vorletztes Jahr. Ich glaube, vorletztes Jahr haben wir nicht Halloween gemacht. Dann war es vor 3 Jahren? Ich glaube, es war schon vor 3 Jahren, naja. Ja. Genau, da waren wir auch schon mal. Ansonsten haben wir Feiern gemacht. Und was wir total gerne gemacht haben, und das ist auch ein Tipp an alle, die hier aus dem Ruhrpott kommen, wir sind an Halloween, also wir haben dann meistens am 30. die Feier gemacht und dann sind wir einen Tag später immer nach Anholt gefahren, Anholt der Schweiz. Da gibt es einen sogenannten Bärenpark. Das ist ein Park, ein Wildpark, ähnlich wie der Kaisergarten oder so in Oberhausen, wo so gerettete Bären Unterschlupf finden. Dann kann man da hinfahren und dann, die holen die auch so aus dem Zirkus raus und aus schlechten Unterkunft und so Tanzbären und so, dann leben die da und haben es da gut. Und in diesem Park ist immer Halloween-Special, das heißt, die Tiere sind irgendwie alle in ihren Hütten und sind weg. Das ist so ein ganz groß weitläufiges Naturgelände, das wird dann mit so Wegen, das wird dann Halloween-mäßig aufbereitet, da stehen dann Grabsteine, da werden irgendwie Spinnenweben, da sind gruselige Lichter und die Mitarbeiter dieses Parks rennen dann halt auch mal rum und springen mit so einer Pseudo-Kettensäge hinter so einem Baum hervor, dann haben die so eine Bahn da aufgebaut und so ein Labyrinth und so. Das so ein bisschen so, wie die das im Moviepark machen. So ein bisschen wie im Moviepark, nur in 5 Euro und nicht teuer und ein bisschen rudimentärer und nicht so professionell, aber ganz witzig. Mhm. Oh, das klingt nice. Da sind wir immer hingefahren und dann kann man da rumrennen, kann sich ein bisschen erschrecken lassen und nachher trinkt man da so, gibt es so ein Festzelt, da trinkt man dann Glühweinchen so und macht Stockbrot, das macht man da immer. Oh, ist das süß. Und das fanden wir immer ganz witzig. Jo. Also nice. Anholter Schweiz, Bärenpark, ist irgendwie nicht so ganz so weit. Da sind wir auch öfter mal gewesen. Ah, ja, das so. Klingt gut. Und ansonsten, ja, wie jedes Halloween, werde ich auch Halloween gucken. Eins. Same here. Könnte ich auch eigentlich mal wieder machen. Sehr aber gut. Geht ja nicht, spielen ein Konzert. Dann guckst du auch einfach einen Tag vorher oder einen Tag nachher. Ja, kann ich machen. Ja? Ich bin eher so der Typ, der Weihnachten stirbt langsam gucken muss. Das ist auch so ein Ding. Ich muss Weihnachten stirbt langsam gucken. Ich muss Weihnachten auch immer Kevin allein in New York und Kevin allein zu Hause gucken. Das ist auch so. Ich muss Weihnachten immer Nightmare Before Christmas gucken. Oh ja, ist ja, eine ist gute auch Wahl. Ein Ding, ja. Sehr das gute ist, Wahl, fantastisch. Das muss einfach sein. Ja. Nightmare Before Christmas. Und wenn die Zeit natürlich noch reicht, die Geister, die ich rief. Mit ja, aber ja. Mir persönlich... Oh, sehr ja, sehr gut. Ja. Ja. Schon viel zu lange gesehen. Der hat mich gegruselt. Eine Kind. Schöne Bescherung, ja. Muss ich Weihnachten auch immer gucken? Die nee, Chris-Wolz brauche ich einmal im Jahr. Ich bin nicht so der Komödientyp. Ich auch, aber die finde ich schon sehr gut. Aber Stirb langsam ist mir am wichtigsten. Ich wurde auch nie warm mit Chevy Chase, der war mir immer zu aufgedreht. Ja, ach, ich fand den sensationell. Ja, da gibt es so Filme, die muss man dann gucken. Ja, ich jetzt guck, ganz kurz, was machst du denn an Halloween? Ja. Was mache ich an Halloween? Außer Halloween gucken. Er hat ja schon, genau. Ich gucke Trick or Treat. Mhm. Und sonst mache ich nicht sehr viel. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder werden 2 Jahre in einem Monat. Also meine Kinder werden 2 Jahre in einem Jahr. Das wäre geil. 8.11. werden meine Kinder das heißt, 2 Jahre. Das wusste ich nicht. Das heißt, sie sind noch nicht so weit, dass man Halloween irgendwie... Wenn sie, jetzt so, wenn sie jetzt so 7, 8, 9 gewesen wären, dann hätte man vielleicht ein bisschen Kürbis hinstellen können und ein bisschen Kürbissuppe machen wir auch bei Halloween. Ah, ja, ich bringe ein neues Single- und Musikvideo am 31.10. raus. Ach, echt? Oh, cool. Erzähl mehr. Ja, das war's schon. Am 31.10. Ach, nee, da gibt's ja nicht mehr zu erzählen. Da erscheint ein neues Single und ein neues Musikvideo. Aber ich will ja einen Namen haben, die Single. Oder ist sie die Single ohne Namen? Nee, die heißt The Long Night. The Long Night? Hat aber nichts mit Game of Thrones zu tun. The Long Night von Ghost Motel. Ghost Motel. Auschecken. Wir verlinken das dann, wenn im Nachgang. Ja, das ist ein Musikvideo raus. Schön. Ja. Toll, da freue ich mich drauf. Deine Musikvideos sind immer sehr schön. Habe ich bewusst den Tag ausgewählt. Ja. Fand ich irgendwie cool. Hat es Bezug zum Thema Grusel? Nein. Also, nein. Ich weiß nicht, es ist ja schon düstere. Ist grundsätzlich die Atmosphäre, die Musik. Aber, nein. Ich, gut. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand das Datum einfach gut. Ja. Cool. Das war's einfach. Ja. Also. Toll. Guckt Scream, guckt Horrorfilme, esst Kürbissuppe. Und hört Ghost Motel. Hört Ghost Motel auf jeden Fall. Gruselt euch schön. Vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein durfte. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Gern geschehen. Vielen Dank, dass wir bei dir ins Studio kommen durften, denn da haben wir heute aufgenommen. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit Sound einstellen. Na, du hast dir einfach sehr viel Mühe gemacht, damit der Sound auch richtig ist. Das ist ja auch korrekt so. Richtig. Danke. Wir sollten das, wir machen das zu einer festen Tradition, dass wir Halloween mindestens einmal an Halloween, aber dass wir vielleicht auch die Gruselfilme, da haben wir jetzt einen guten Fachmann hier an unserer Seite. Stimmt, da kann man auf jeden Fall ausweiten und dann nochmal die Subgenres bedienen. Oder und, ausweiden? Ausweiden. Wie eine Weide, also eine große Wiese, ne? Ja. Ich würde mich nicht als Horrorfilmexperte betiteln, aber es ist schon so mit meinem Lieblingsgenre. Das reicht für unseren dilettantischen Mikrokosmos aus, um als Experte zu gelten. Ja, aber ich mag das persönlich auch einfach gerne, so diese Zeit, dass man sich einfach so mit dem ganzen Thema beschäftigen kann. Also ich werde jetzt auch videospielemäßig in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen... Ich habe auch Bock, Resident Evil weiter zu spielen. So, ich werde auf jeden Fall noch mal Ghouls and Ghosts reinschmeißen und Splatterhouse habe ich noch zu Hause und so. Das sind so Sachen, dann habe ich richtig Bock da drauf. Ja, so dieses, und dann macht man abends schon mal den Fernseher an und es läuft, dann ist ja dann auch an Halloween läuft das dann alles im Fernsehen. Ich meine, das braucht man heute. Ich meine, du hast ja, glaube ich, sowieso keinen normalen Fernsehempfang mehr zu Hause. Aber es ist schon witzig so. Ne? Tatsächlich klingt das wirklich so wie fast jeder Tag in meinem Leben. Ja. Nein, wirklich. Bei dir, in deinem Tag ist jeden Tag Halloween. Das muss ja schön sein. Nein, es ist einfach, das meiste Zeit gucke ich halt Horrorfilme oder spiele irgendwelche Survival-Horrorspiele. Mhm. Solange man nicht verfolgt wird in Spielen, das ist nämlich mal eine Achillesferse, da komme ich nicht drauf klar. Dann kannst du nicht verfolgt werden. Sieben spielen. Mag da ich auch so, nicht. Da wird so Stress bei mir freigesetzt, da komme ich einfach nicht mit klar. Deswegen könnte ich The Evil Within niemals spielen. Aber sonst ist es eigentlich so fast jeden Tag bei mir. Ich guck. Ist ja auch voll okay, kann man ja machen. Ne? Wenn du Bock auf Horrorkram hast, da muss man ja nicht nur dann dürfen können, wenn Oktober ist. Nein. Ich glaube, ich finde Halloween so cool oder wünsche mir, dass es so groß wäre, dass es hier so groß wäre wie in Amerika, das dann irgendwie, man hat so das Gefühl, dass man so seine Passion teilen kann mit den Leuten einfach. Ja. Weil alle irgendwie offener dafür sind. Das finde ich irgendwie ganz nice. Ja, und Halloween muss ja nicht immer nur gruselig sein. Das ist ja auch so. Es gibt ja verschiedene Ideen von Halloween. Ne, also ich verbinde mit Halloween auch fast mehr Saufen und Süßigkeiten. Herbst als Horrorfilme. Ja. Ich finde, das ist einfach so eine schöne Sache, die zum Herbst das so ein bisschen ein, ja. dazugehört. Ich fände es einfach schön, wenn meine Straße, auf der ich wohne, wenn ich abends auf die Straße gehe, einfach und überall sind Kürbisse vorne dran. Und auch einfach nur Kinder unterwegs wären, die einfach Spaß haben. Das wäre einfach eine super geile Sache. Das wäre schön, das stimmt. Ich würde da jederzeit gegen Karneval austauschen. Gegen besoffene Vollidioten, die mir vor meiner Haustüre kotzen. True Story, eintauschen. Ja, halt. Ja, das glaube ich dir. Ich habe lieber Kinder, die mein Haus mit Eiern bewerfen, weil es zu Halloween dazugehört, als den besoffenen Karnevalsvollidioten, der mir vor die Haustüre kotzt. Das ist ein schönes Schlusswort. Das stimmt. Feiert mehr Halloween und weniger Karneval. Und weniger Oktoberfest. Oktoberfest ist so ein Prollding, ne? Liebe, da möchte ich gar nicht drüber reden. Danke. Liebe Hörer und Hörerinnen, wie feiert ihr denn Halloween? Würde uns mal sehr interessieren, wie findet ihr denn Scream? Und was sind eure Lieblingshorrorfilme? Haben wir schon letztes Jahr gefragt. Aber das können wir gar nicht noch. Könnt ihr trotzdem gerne sagen. Interagiert mit uns. Checkt doch mal unseren Instagram-Account aus. Da antworten wir eigentlich auch immer. Ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben oder bei Facebook auf Gefällt mir drücken, was euch beliebt. Bei YouTube einen Kommentar da lassen. Aber lasst uns reden. Schlagt uns Themenvorschläge vor oder bewertet uns auf iTunes. Wir sind für alles offen. Und außerdem sind wir wieder da. Das ist, wir hatten eine etwas längere Pause, beziehungsweise haben irgendwie dieses Jahr, hat so ein bisschen thematisch, mussten wir mal gucken, wie wir weitermachen. Jetzt, ich glaube, wir sind ein bisschen auf dem richtigen Weg. Und diese Halloween-Folge sollte das einläuten. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Patrick, dass du Gast warst. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Sehr gerne. Es macht immer Spaß mit dir. Vielen Dank, Paki. Und wir hören uns bald wieder, würde ich sagen. Bis dahin sage ich auf Wiedersaurier. Pixel und Plastik. Outtakes. Der Filmnerd, Mann Gott, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Randy. Danke, Randy, genau. Randy sagt ja auch irgendwann zu dem... Billy? Nee, zu dem anderen. Zu dem... Wie heißt der andere nochmal? Siyazawan. Siyazawan. Stuart. Wir sind mit Namen echt schlecht. Gott. Ne? Ja, aber ich glaube, der Name fällt auch ganz ein. Outtakes. Wie der Penis oder wie das Stückchen Porno, was sag mal schnell. Outtakes. Soll ich nicht irgendeinem eine Schelle geben, der das falsch gesagt hat? Ja, bitte. Au!